Nee, jetzt leg mich doch am Arsch. Kannst du das nochmal löschen? Mal fangen wir mal von vorne an. Ja, ja, klar, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Nein, wir schneiden es einfach raus, das laufen. Nein, ja, also, ja, was denn jetzt? Können wir uns mal einigen? Einfach raus. Jetzt loslegen. Also, jetzt loslegen, okay. Herzlich willkommen zur Folge 001 des Amiibo Gentleman Cast oder auch PlayStation Gentleman Cast. Heute mit dabei, würde ich mal so spontan sagen, ist der Sören. Hallo. Der Andreas. Hi. Der Woody. Hallo. Und ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz neues Stimmchen, was ihr in euren Horn hören werdet, ist der liebe Martin. Hallo Martin. Genau, hallo. So, ja, und mich vorstellen müsste ich eigentlich nicht mehr. Ich bin der Vollpfosten, der nur Alkohol beim Podcasten trinkt und zum Schluss sehr lange redet. Ich bin der Mick. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt schon das dritte Mal innerhalb von 3 Wochen am Start und haben die Folge 001 vor uns. Das heißt, E3 überstanden. Und ich glaube, wir fangen nochmal mit der 001 an, mit einer schönen Vorstellung. Wer möchte uns dann vorstellen? Schweigen. Martin? Schweigen, Martin. Wer möchte uns vorstellen? Ich würde einfach mal sagen, jeder stellt sich selbst kurz vor. Ja. Das ist eine gute Idee. Fangen wir bei dir an, weil du bist der neueste Martin. Sag mal. Genau. Was. Wie stellt man sich? Also, die Maßstäbe. Ich setze die Maßstäbe. Genau. Ich bin der Martin. Ich bin unter dem Namen Hömmer sowohl im PGC als auch im PSN aktiv und bekannt. Und ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, auch erstmal nicht so zu sagen. Ja, dann mache ich mal weiter, ne? Hobbys: Reiten, Schwimmen, Lesen. Videospieler hast du vergessen, aber das gibt man nicht so gerne zu. Ne? Ist ja kein Hobby, genau. Ja, ich mache da mal weiter. Ich bin der Andreas, im PGC und PlayStation auch der Butler, manchmal mit einer 23, manchmal ohne, je nachdem, ob der Butler schon vergeben war ohne die zugehörige 23. Ich bin etwas älteren Kalibers, habe die 40 locker überschritten und spiele Videospiele, wie ich das auch in meinem Vorstellungsthread im PGC mal mitgeteilt habe. Eigentlich seit den 80er Jahren mit einem Philips Telespiel angefangen, Atari 800 XL und dann nachher Atari ST rübergegangen in die Welt der PCs und irgendwann mal mit der alten Xbox nach vielen Jahren Abstinenz vom Videospiel-Dasein während des Studiums nämlich, bin ich jetzt irgendwann mit der Einführung der Xbox wieder dazugekommen. Dann die Xbox 360 erst ausgelassen, mit der PS3 zu Sony gewechselt und bin jetzt eigentlich ganz zufrieden mit der PS4. Das ist mein Werdegang. Sehr schön, sehr schön. Soll ich weitermachen? Ja, einmal der Amiibo-Spezialist, bitte. Der Amiibo-Spezialist, ja, ich bin der Amiibo-Spezialist. Ich habe letztes Mal Mick gedisst oder so böse über Amiibos gesprochen. Nein. Ja, also mein Name ist Sven und im PGC teilweise auch, aber vor allen Dingen im PlayStation Network und bei Xbox kennt man mich unter Woody the Rabbit. Wie es zu diesem Namen gekommen ist, ist eine eigene Geschichte. Woody the Rabbit. Ich habe es nicht verstanden. Ja, tatsächlich gibt es mich auch im Xbox Live, heißt das, glaube ich. Ne? Hast schon lange vergessen, schon lange her, aber da habe ich mir diesen Namen zum ersten Mal gegeben. Angefangen mit Videospielen haben wir, glaube ich, mit Wizards of War auf dem C64 von meinem Vater von großartig. Mein erster Koop-Titel. Ja, Alter, was haben wir da? Ah, diese schönen Joysticks noch. Oh, das hat Spaß gemacht. Und dann halt, ich habe es auch im PGC-Vorstellung damals geschrieben, dann haben wir alles mitgemacht, Atari bei einem Kumpel und dann habe ich mir so ein Atari gewünscht und war eigentlich super froh und kann dem Brinkmann-Verkäufer nur 1000 Mal heute noch danken und möchte ihn gerne beknien dafür, dass er meinem Vater das Nintendo verkauft hat und nicht den Atari. dann später an Nintendo natürlich dann alles gespielt. Super Mario ohne Ende, Eishockey und so ein Zeug. Und dann später Amiga und dann die schönen 11 Diskettenzeiten. Da waren ja auch viele Kommentare damals gefallen. Das ist ja auch wirklich geil gewesen. Du gehst in einem Ecke, hast was vergessen, Diskette wechseln. Bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Das waren auch noch schöne Zeiten. Und jetzt mittlerweile nach dann Xbox 360, PS3, jetzt die PS4 als Next-Gen-Konsole. Und ich habe eine Wii. Das heißt, ich kann tatsächlich was zu Amiibos sagen, weil ich habe zwei. Du meinst eine Wii U? Weil mit der Wii eine Wii U, ja, Entschuldigung, eine Wii U, ja klar. Eine Wii hatte ich auch, oder hatte ich auch, die habe ich verscheuert. Aber die Wii U habe ich tatsächlich hier stehen. Habe ich hier auch stehen. Hat der Verkäufer auch schön gesagt, als ich das Ding entgegengenommen habe, man mag doch mal manchmal was Schönes spielen. Und das sind so diese ganzen kleinen... ja, und jetzt wartest du noch immer drauf, ne? Ja, kommt, ja. Das, was Schönes erscheint. Ja, ey, ganz ehrlich. Das Zelda-Ding hat es mir jetzt echt gegeben, dass jetzt diskutiert wird, ob das nicht doch erst bei der nächsten kommt. Also kannst du völlig vergessen. Okay, das war viel zu mir. Tja, bleib ich wohl noch über, ne? Also, na, dann erstmal Moin Moin, ne? Aus dem hohen Norden. Wobei, der Butler ist noch ein bisschen nördlicher. Hey, ich bin der Sören. Ich war bei den letzten beiden 0-0er-Podcasten auch schon mit dabei. Hab da ordentlich gequasselt und gesabbelt im PGC und in der PlayStation, also im PSN, bin ich unter Terrael bzw. Terrael 76 zu finden und spiele eigentlich, ich glaube, die ersten Spiele habe ich auf dem Atari 2600 gespielt. Und ja, so viel dann mal zu mir, ne? Ja. Also meine lieben Freunde, da habt ihr mich jetzt natürlich eiskalt auflaufen lassen, natürlich, da ihr ja schon einen Vorstellungsvorsprung hattet aus dem letzten Podcast. Und da muss ich jetzt natürlich nachlegen mit meiner umfangreichen Videospielhistorie. Tu das. Wir lehnen uns zurück kurz für anderthalb Stunden und genau. Bräuchten deinen. Nein, also wir werden den letzten Podcast quasi nochmal um Längen schlagen von der Spiellänge her. Ne? Ich freue mich schon drauf. Meinst du von der Spiellänge oder vom Trash Talk Level? Beides. Beides. Ja. Also. Ganz kurz nochmal, genau. Also angefangen hat, glaube ich, alles mit dem Atari 2600 bei einem Freund in der ersten Klasse, der am Atari 2600 seines großen Bruders gespielt hat. Und da hat es mich dann schon gefesselt. Und ich durfte natürlich keins haben damals. Und irgendwann, ich glaube, ich war in der dritten, vierten Klasse, stand plötzlich unerwartet und völlig ohne Vorankündigung ein C64er bei uns im Hause. Weil der Junge soll ja hier was Vernünftiges machen und Videospiele sind ja was Blödes. Und dann war da plötzlich ein C64er und ich habe natürlich direkt losgelegt und es hat mich videospieltechnisch voll erwischt. Meine Eltern haben gar nicht verstanden, dass das dann doch irgendwie auch zum Spielen geeignet ist, das Gerät. Ja, eigentlich hast du doch nur Hausaufgaben damit gemacht. Ich habe nur, genau, ich habe in den ganz frühen 80ern nur Hausaufgaben damit gemacht. wie auch sonst. Ja, dem C64er folgte der Amiga, mit dem ich, glaube ich, so, ich sag mal, glaube ich, die größte Nostalgiezeit hatte. Das war wirklich fantastisch, was auf dem Amiga alles passierte, was auf dem Amiga ging. Und dem Amiga folgten dann ein PC, ein Super Nintendo, das NES kam irgendwann auch nochmal dazwischen gegrätscht, mal kurz. PlayStation 1, Xbox, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Irgwann dazwischen, man merkt eine kleine zeitliche Lücke, da bin ich dann ganz stark dem Gaming-PC verfallen. Das war so zu Beginn des Studiums und da dann richtig Hardcore Tag ein, Tag aus, Counter-Strike und StarCraft und was man da so alles gespielt hat. Und ja, irgendwann so, ich glaube, mit der PS3 hat eigentlich so wirklich die Liebe zur Einfachheit und zur Couch zurückgefunden. Sensationell. War doch gar nicht. Nochmal ganz kurz. Die Reihenfolge nochmal. Was alle gesagt haben, ne? Retro-Thema ganz kurz. Amiga. Wer hat einen Amiga gehabt von euch? Ich. Wer hatte darauf ein Arbeitsprogramm? Es gab Word irgendwas. Ne, Star Office? Ne, Star Office war schon wieder was anderes. Hattest war schon du später. Das? Ja, als Sicherheitskopie. Zählt eigentlich das Konkurrenzprodukt auch? Also ich hatte ja einen Atari ST. Nein, niemand hatte einen Atari ST. Doch, ich habe den sogar noch hier. Ich habe den hier in meinem Zimmer stehen. Und damals habe ich diesen Schwarz-Weiß, diesen Monochrom-Monitor gehabt und habe tatsächlich mit dem Atari ST gearbeitet. Unfassbar. Also ich habe leider nie mit meinem Amiga gearbeitet, deswegen bin ich auch nie in der Zeit gegangen. Ich hatte sogar eine Festplatte, eine 20 Megabyte Festplatte. Was für ein Angeber. Unglaublich. Ich glaube, meine erste Festplatte, die fing, glaube ich, erst mit 40 Megabyte an. Oh, das ist ja dann schon das war PC schon, gewesen. Das war schon Generationen später, genau. 386er, 286er und oder ein die, XT sogar? Und die, hast du dann einfach mit den 12 Disketten von Indiana Jones 3 voll gemacht und dann war gut. Du konntest das Spiel zum ersten Mal, ne? 4. Indiana Jones 4, bitte. Nee, Indiana Jones 3 hatte schon 12 Disketten. Ja, glaube ich. Das war doch 4, oder? Mhm. Ja, aber Indiana Jones 3 war ja der letzte Kreuzzug. Ach, zur Liebe, Güte, ja. Okay. Fate of Atlantis hatte das echt so viele Disketten? Ja, kannst du heute noch, damals, als ich es geschrieben habe, habe ich es kurz gegoogelt. Wenn du es googelst, Fate of Atlantis, Atari, dann siehst du, dass das 11 oder 12 Disketten hatte. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen. Und du musstest bei jeder Ecke musstest du nochmal neue Diskette reinlegen. Ja, ich hatte es nachher auf meinem 486er gespielt, das weiß ich noch, bis irgendwie spät in die Nacht. Ich habe es mit einem Studienkollegen gemeinsam gespielt und dann haben wir, immer wenn wir an der Stelle weitergekommen sind, auch den anderen angerufen, auch wenn das 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr in der Nacht war, halt typisch Studenten eben. Ne? Mhm. Jetzt mal ganz kurz, Freunde, haben sich jetzt eigentlich alle vorgestellt? Nö. Mick ja. Noch nicht. Oh Gott, der Mick. Wie konnten wir ihn vergessen? Ich habe ja nur wirklich 5,5 Stunden Redevorsprung. Also ich lasse euch da gerne noch ein bisschen sabbeln, bevor ich dann irgendwas denke. Aber womit bist du denn eingestiegen, nachdem wir ja unsere Historie ein bisschen beleuchtet haben, was wir in der 0. Folge nicht getan haben, steht das zumindest noch aus? Es ist sehr lustig. Ich bin ja der Jüngste von uns. Das ist ja dann ist schon wieder so? fast peinlich. Ja, mit 30 Jahren kommt wohl keiner drunter, denke ich heute. Nee. Ich habe begonnen, in der letzten Folge habe ich schon mal leicht anklingen lassen, das war eigentlich was ein blödes Telespiel, was ganz klein ist, aber das nehmen wir nicht für voll. Richtig angefangen habe ich mit dem Sega Master System 2. Das habe ich, ich glaube, 91 so Geschenke gekriegt von meiner Mutter, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht. Ich war sehr, sehr klein, 6 oder 7 Jahre alt. Und dann ging es eigentlich straight weiter mit PlayStation 1, 2, 3, 4. Neuerdings habe ich ja dann meine Retro-Schiene gefahren mit den ganzen Nintendo-Konsolen, die ich wieder angefangen habe zu kaufen. Habe mir dann über 10 Euro bei eBay noch eine Xbox gekauft. Meine Fotos von meinem Zockerzimmer sind ja auch bekannt. Ja, und seit, ich glaube, letzte Woche bin ich stolzer Besitzer einer Xbox One. Applaus! Das ist auch sehr schön, ja. Ja, das... Er behauptet, er hat sie gewonnen. Er behauptet, er hätte sie gewonnen. Ja, er behauptet, er hätte sie gewonnen. Er hat das auf Amazon bestellt. Ich kann euch meine letzten Bankauszüge schicken. Ich habe kein Geld bezahlt und ich habe das Ding wirklich gewonnen. Es ist, man muss das ja auch nicht unbedingt vom Bankkonto bezahlen. Ne? Also gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Ja, aus der Portokasse geht es nicht. Du kannst meinen Chef fragen. Dessen. Also nicht bei meinem Lohnniveau. Ist ja auch egal. Das Ding steht jetzt hier und ich habe das Ding exakt 3 Stunden angehabt mit Forza Horizon und das war's. Seitdem steht das Ding halt. Es passt übrigens wirklich in mein Regal noch rein, aber da passt nichts mehr zwischen, nicht mal ein Blatt Papier. Es ist halt eine Xbox. Ja, gut, dass die Xbox intern so gut belüftet ist, sodass du die halt wahrscheinlich tatsächlich dazwischen schieben kannst. In der letzten Folge zitierte Maschendartzaun ist definitiv vorhanden und flüsterleise, ne, lieber Woody. Ja, ist so, oder? Wo denn? Nee, also, wenn du neben der U-Bahn stehst, ist das Ding flüsterleise, definitiv. Liegt es aber wirklich vielleicht an der Luftzufuhr, dass es also, geht. Also laut Laufwerk ist schon richtig laut. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber gut. Also, wenn man den ganzen Tests Glauben schenken möchte, dann geben die beiden Konsolen PS4 und Xbox One sich wohl auch nicht viel in Sachen Lautstärke und maximale Dezibelzahl. Ja, also ich habe jetzt spontan auch keinen großen Unterschied gemerkt zur PS4, aber die steht im Wohnzimmer und die steht halt hier. Wahrscheinlich sitze ich hier näher dran, deswegen empfinde ich das vielleicht auch ein bisschen lauter, aber keine Ahnung. Strange Nummer. Also wie gesagt, was mir als allererstes aufgefallen ist, und da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir, das haben wir ja auch besprochen, dass sie jetzt das UI ändern. Das Ding, also diese Kachel, ne? ist ja ein absoluter Horror. Was für eine Scheiße. Er hat sich so ein Dreck halt erstmal mit Werbung voll. Das ist halt das, was mir. Ich hab wirklich nichts verstanden. Ich spiele seitdem ich klein bin PlayStation und das XMB, das kriege ich alles cool hin. Aber das mit dem Kacheln, ey, ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das da funktioniert. Ich meine, ich raffe Windows 8 ja noch nicht mal. Also, das ist. Nee, aber so ansonsten, ja, ganz nette Konsole. Forza Horizon 2 ist cool. Ja, den Rest muss ich nochmal schauen. Ja, aber Zockervergangenheit ist bei mir nicht so. Immer mal wieder was ausprobiert. Ich glaube, irgendwann habe ich auch mal so ein C64 angefasst, aber nicht bewusst. Sind wir mal ganz ehrlich. Den Broadcasten. So, jetzt haben wir uns ja alle vorgestellt. Persönlich. Einzeln. Was haben wir noch nicht vorgestellt? Das ist dieses schöne Ding, was wir hier gerade komplett vor den Pfosten fahren. Unser Podcast, ja, die Nullerfolgen, die berühmt-berüchtigten 5,5 Stunden, wo wir eigentlich alle dabei waren, außer halt der Martin. Ich war seelisch dabei. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der sich das Ding komplett angehört hat während meiner Urlaubsreise. Nein. Ja, wir selber sind nicht so große Egozentriker, wir haben es uns auch angehört. Komplett, ja, also nein, komm. Ich sogar zweimal. Ganz ihr habt doch nicht alle. Oh, Alter, Micke. Leute gehabt, die haben sich das Ding wirklich über... Gerade der letzte war ja... Sören, was hatten wir? 3 Stunden? 35. Boah, Gott. Selbst das haben sich Leute angehört und haben auch die 42 ganz lieb angerufen oder geschrieben oder sonst irgendwas. Also die Dunkelziffer sagt irgendwas plus 10 Leute. Wow. Ja. Unfassbar, ja. Hätte ich nie erwartet, aber cool, dass es so bescheuerte Menschen gibt. Selber schuld. Ja, aber was wollen wir mit dem Podcast? Gute Frage. Gar nichts eigentlich, ne? Wir haben selber einfach viel zu viel Freizeit. Spiele reden, über den PlayStation Gentleman Club ein bisschen reden, über, ja, wir wollen Nerd-Themen anreißen, werden demnächst mal große Themen vielleicht sogar besprechen, immer wieder auf Aktuelles eingehen. Wollen wir regelmäßig sein? Ja, bisschen. Aber wir also einmal jährlich können wir das gerne machen. Vielleicht auch öfter, weiß ich nicht, je nachdem, wie wir uns alle einfinden. Werden wir alle so in der Konstellation, wie es heute ist, dabei sein? Vermutlich nicht. Es wird wahrscheinlich immer so sein, dass es einen Moderator gibt. Heute habe ich diese ehrenvolle Aufgabe. Herzlichen Dank nochmal. Und wir werden immer wieder wechseln. Das heißt, mal bin ich nicht dabei, mal ist der Woody nicht dabei, mal der Andi, mal der Martin. Mal macht es Sören ganz alleine. Das ist eigentlich vollkommen egal, wie wir es machen. Was? Hallo? Hallo, jetzt? Hast du das Memo nicht gelesen? doch, alles klar. Haben wir noch irgendwas? Wollen wir Gäste einladen beim Podcast ab und zu? Wenn einer Bock hat. Wir lassen es auf uns zukommen, würde ich mal sagen. Genau. Also wenn wir uns jetzt zu viele Gedanken machen, dann klappt das nachher sowieso nicht. Wir lassen es auf uns zukommen. Wir lassen das Teil sich einfach entwickeln, während wir quatschen. Genau. Ja. Es bietet sich natürlich an, wenn wir bestimmte Themen haben, die, ich sag mal, ein bisschen spezieller sind. Zum Beispiel ein Spiel, was irgendjemand furchtbar gern spielt und allen anderen mitteilen möchte, wie toll das Spiel ist. Oder vielleicht auch mal so Retro-Themen etc., dass man dann sich vielleicht noch jemanden dazu holt, der da wirklich Amiibo. Fachmann ist. Amiibos, genau, Amiibos. Ja. Ja, das zu den Amiibos, ne? Wollen wir da mal reinstarten ins aktuelle Tagesgeschäft? Wir starten. Wunderbare Idee. Let's go. Okay. Also noch aktueller, als es jetzt eigentlich werden kann nach der E3, ist eigentlich nur die Hardware-Revision der PS4. Wer möchte was sagen? Ja, zum einen wurde ja angekündigt, ich glaube auf der E3, da müsst ihr mich jetzt korrigieren, weil ich habe die E3 ja als einziger urlaubsbedingt nicht so richtig verfolgen können. Es wurde ja angekündigt, dass eine 1-Terabyte-Version der PS4 erscheint. Mhm. Und das soll wohl jetzt auch in den nächsten Tagen sein. Und ich habe heute auch mal auf Amazon geschaut. Und dort ist sie bereits vorbestellbar. Und zwar, jetzt kommt es zum Preis von 399 Euro. Hat die eine Versionsnummer dann jetzt bekommen oder was denn tatsächlich? Nee, das mit der Versionsnummer, das ist nochmal was anderes, da kommen wir dann gleich zu. Mhm. Die 1 Terabyte-Version, die wird wahrscheinlich dann gleichzeitig mit der neuen Hardware-Revision auch erscheinen, 399 Euro, was ja eigentlich bisher der UVP der 500-Gigabyte-Version war. Richtig. Ja. Das heißt, die 500-Gigabyte-Version müsste entweder günstiger werden oder vom Markt verschwinden. Das Kuriose ist, da widersprechen sich ja auch die Aussagen teilweise bei den ganzen Magazinen. Also ich habe das mit der 500 und 399, mit der 1TB und 399 habe ich gelesen, wobei ich dann auch gelesen habe, dass die neue Hardware, also die kleinere, die sparsamere, leichtere, dass sie in der 500er verbaut sein soll. Wobei aber kein Preis genannt wurde. Jetzt bin also, ich noch nicht so ganz schlüssig, wie sie das denn jetzt machen. Ob jetzt die Terabyte-Version noch die alte Hardware drin hat oder ob es ist ganz, so richtig steckt da noch keiner durch, glaube ich. Also ich denke mal, die werden beide auf einer neueren Hardware-Revision beruhen. Bei der also wenn sie das ganze Produktion. Genau, bei dem großen internationalen Online-Shop, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal fahrlässigerweise nennen will, wird jetzt die 500-Gigabyte-Version mit einem UVP, mit einem Preis von 379 angegeben, was durchaus eine realistische Preisdifferenz ist, wenn man überlegt, was so, ich sag mal, eine 500-Gigabyte-Platte lose und eine 1-Terabyte-Platte lose kosten würde, dann ist das eigentlich ein fairer Deal. Also aktuell hätte man dann die Variante, für 379 Euro die 500-Gigabyte-Version zu kaufen oder eben für 399 Euro die nackte 1-Terabyte PS4 oder eben eins der vielen Bundles, die es da gibt. Also sprich 500-Gigabyte-Version mit einem Spiel für 399. Ich persönlich würde mit Sicherheit dann zur 1-Terabyte-Version greifen und mir dann das Spiel so dazu kaufen. Oder was meinst du? Wenn du Stereo spielen willst. Wenn du ich wollte gerade sagen, für Andreas wäre es da vielleicht eine Option. Was mit deinem Kleiner hat. Zwei. Auch, was soll ich mit deinem Kleiner? Ja, hat dein Kleiner keine? Ich habe würde gesagt, nicht werde. Ach so. Das hab ich missverstanden. Ist es denn für irgendjemand von euch relevant jetzt? Also die Terabyte-Version vielleicht weniger, aber die Hardware-Revision, also sprich kleiner. Also für mich nicht, weil sie ist ja nur leiser, verbraucht ein bisschen mehr Strom. Ein bisschen weniger sogar. Das ist nämlich richtig gut gedacht. Bisschen weniger Strom und von der Aufmachung her ist ja, glaube ich, links nur das, was bei uns dieses Hochglanz ist, ist halt auch in diesem Matt. Und die Knöpfe sind nicht mehr sensitiv auf den Touch, sondern sind mechanische Knöpfe. Mich juckt's nicht, also mir ist es wurscht. Also es ist ja, ganz interessant ist vielleicht, dass es jetzt schon die zweite Hardware-Revision ist, vor ungefähr etwas mehr als einem halben Jahr, also ich glaube September, Oktober, November, ziemlich genau ein Jahr später, nachdem die PS4 erschien, kam ja schon eine Revision raus, die auch schon sparsamer war. Damals hat man erstmal nur gesagt, ja, da ist irgendwie ein neuer WLAN-Chip verbaut, weil der jetzt irgendwie in höheren Stückzahlen produziert werden muss und ein bisschen besseren Empfang hat. Hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass die auch schon etwas energieeffizienter gebaut wurde, sprich weniger Strom verbraucht und dadurch natürlich auch weniger Wärme verursacht. Und das hat natürlich auch schon zur Folge, dass sie leiser ist. Das heißt, das ist jetzt schon die zweite Hardware-Revision, die jetzt beziehungsweise nächsten Monat erscheinen wird, wo das Ganze nochmal heruntergeschraubt wird, sprich kleineres Netzteil, weniger Leistungsaufnahme. Jetzt wurden auch nochmal die Anzahl der Speicherchips wurde jetzt halbiert, indem einfach Speicherchips mit höherer Kapazität verbaut wurden, was im Grunde das ganze Mainboard wahrscheinlich kleiner machen wird. Und man hat deswegen auch, so wie ich gelesen habe, größere Kühlkörper verbauen können mit dem neu gewonnenen Platz, was sich wahrscheinlich dann doppelt auf die Lautstärke auswirken wird. Das heißt, zwei Hardware-Revisionen später, ich denke mal, jeder von uns hat die Ur-Version der PS4, oder? Ja. Zum Release gekauft, genau. Ich würde mal behaupten, dass die jetzt erscheint, dass man da dann doch quasi die übernächste Hardware-Revision, dass man da doch deutlich hören könnte, dass sie leiser ist. Also mich stört das nicht. Das ist, ich habe das Gefühl, meine PS4, die röhrt einmal, wenn ich sie einschalte, und wenn ich dann nach einer Zeit spiele, dann fährt sie so weit runter, dass ich sie dann nicht mehr deutlich wahrnehme. Ja. Da ich nur mit Headset spiele, kann mir nichts egaler sein eigentlich. Da du nur Destiny spielst. Ah nee, Anne, Entschuldigung. Ich habe das böse Wort gesagt. Das nicht wirklich. Also großartig. 11-18% verschiedene Quellen sagen, das Ding ist 11-18% sparsamer vom Stromverbrauch. Das ja, wäre das ist schon mal eine Nummer, ne? Schon eine Nummer, ja. Das kann man. Ja, das ist die Frage, 11-18% sparsamer viel, ja. Im Stand-by-Betrieb, als die, zwischen 30-50%. Wow. Wow. Und beim Spielen 11% und beim Zocken satte 18% behauptet die Welt. Und dann wäre jetzt die Frage, was ist die... Alles super, bis du die Welt gesagt hast. Nein, die Welt der Online-Publikationen, also so, nicht die Welt als so. Solches. Nicht das Magazin, die Welt. Aber die ich glaube, dieser Online-Publikation auch gerade nicht so richtig, was hier steht. Also die Frage ist ja... bezieht sich das jetzt auf die Hardware-Revision davor oder auf die Urversion? Wahrscheinlich auf die Urversion, damit die Zahl größer klingt. Ich denke mal, niemand wird die PS4, also die neue Revision, sich zulegen, um dann irgendwie 11% Strom zu sparen und dafür 400 Euro hinzuknallen oder so. Nee. Ich denke mal, das ist für alle diejenigen interessant, die sich jetzt erst eine PS4 zulegen oder wenn dann irgendwann die zweite PS4 ins Haus kommt oder die erste eben den Geist aufgibt. Mhm. Ja, Terabyte Festplatte hat meine jetzt, sage ich mal. Also für mich gibt es da jetzt keinen großen Grund, da umzusteigen. Nee, also wegen der größeren Festplatte sich eine, also das, wenn das der einzige Grund wäre, sich eine neue PS4 zu kaufen, das wäre natürlich schon Quatsch, würde ich mal sagen, weil die PS4 macht es einem ja, eben, die PS4 macht es einem ja nun wirklich einfach, mit wenigen Handgriffen in ein paar Minuten die Festplatte zu tauschen. Das stimmt. Und da braucht man ja mal wirklich ja gar keine gemacht. Technische Bewandtheit für. Nee, null. Ja. Vor allem, sie haben es auch nur gemacht, weil Xbox, weil die One ja jetzt auch in der Terabyte-Version verfügbar ist. Wahrscheinlich haben sie es nur deswegen gemacht. Ach, ich glaube, die haben es vor allen Dingen deswegen gemacht, weil sie gesehen haben, wie schnell die 500 GB voll wird, weil du fast alles installieren musst und immer mehr nicht Leute fast, alles. Sich PlayStation runterladen. Also die Spiele direkt aus dem PSN. Mhm. Und dann ist das Ding so schnell voll. Ne? Und das ist ja das Spannende dran. Es ist ja bei beiden neuen Konsolen, sowohl der PS4 als auch der Xbox One, ist es ja völlig egal, ob du das Spiel runterlädst oder dir die Disc-Version holst. Bei beiden musst du das komplette Spiel installieren. Du sparst durch die Disc-Version keinen Speicherplatz auf der Festplatte, weil das Spiel wirklich wie auf dem PC komplett installiert wird und im Grunde die Disc nur noch dafür da ist, der Konsole zu sagen, jawohl, er besitzt dieses Spiel und er hat das Recht, das Spiel zu spielen. Mhm. Ja. Deswegen auch, wenn man ein Spiel startet, dieses kurze Aufheulen des Laufwerks für, weiß ich nicht, eine halbe Minute und danach ist es ja komplett wieder ruhig. Mhm. Ja. Ja, ist wahrscheinlich nur die Abfrage dann, aber gut. Mhm. Ne? Ist halt die neue Technik. Es wird halt alles installiert, alles gespeichert, dann müssen wir halt durch. Aber ich glaube, wir haben zur neuen Revision jetzt auch genug gesagt, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Wo wir schon bei neu sind. Neu sind auch ein paar Spiele gekommen fürs PS Plus. Jawohl. Ja, ich lese da gerade mal so. Rocket League! Rocket League ist wahrscheinlich das Spiel, was die meisten interessieren wird. Wer möchte was sagen? Ich gehe davon aus, dass der Sören, Martin und Andreas da richtig was zu erzählen haben, oder? Ich schaue PS4 mal kurz an und guck mal, wie es ist. Alter, du hast doch eine App. Nimm doch die App. Also, ich habe kurz mal in die Beta reingeschnüffelt vor... Ich glaube, 2 Monaten war es. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Was ist es denn? Also für mich. Ja, für mich genau. Ich wusste es ja auch nicht so recht. Ich habe irgendwie den Beta-Key bekommen. Und ja, Rocket League, tolles neues Spiel, wurde im Internet, irgendwie bei Reddit vor allem, ziemlich gehypt, als die Beta erschien. Und keiner wusste so richtig, was es ist. Also, es ist im Grunde Mario Kart trifft auf FIFA. Was? Ja. Mario Kart trifft auf FIFA. Okay. Ja, man fährt mit Autos gegen einen Ball und versucht einen Tor zu machen. Du spielst in einem, du spielst in einem etwas überdimensionierten Stadion mit 2 Toren, die jetzt ja auch, ich sag mal, von Maßstab her auch ein bisschen größer als Fußballtore sind. Das Stadion ist im Grunde komplett eingezäunt, würde ich mal sagen. Also es gibt keinen Aus oder so, wo irgendwie der Ball hinfliegen könnte. Und statt fleißige, kräftige Fußballer, die dort durch die Gegend rennen, fährt man eben mit raketengetriebenen Autos durch die Gegend. Es ist eigentlich ist es ein reines Multiplayer-Spiel, auch wenn es da irgendwie so ein bisschen Singleplayer gegen Bots gibt oder so, aber das ist wahrscheinlich dann nur zum Auffüllen gewesen. Man spielt in der Standard, ja, im Standard-Szenario spielt man 3 gegen 3. Wenn du, so wie ich jetzt bisher nur online dich mit Wildfremden zusammenfindest, dann gibt es natürlich auch jetzt nicht großartig Abwehr und Sturm und sonst was bei 3 Spielern, sondern es ist so ein bisschen wie Bambini oder F-Jugend, Mick wird es bestätigen können, da wo der Ball ist, rennen alle hin. Also wie so ein Ameisenhaufen folgen dann alle dem Ball und dann wird da wild durch die Gegend geballert. Und Regenbögen? Leider nicht. Nee, das ist Teso. Hast du damit gemeint, dass Mick jetzt noch in der F-Jugend spielt? Nein, weil der Martin weiß, dass ich Jugendtrainer bin, daher genau, kennt genau. Ich den ganzen Spaß ein bisschen und müsst ihr euch, also wenn ihr mal ganz viel Langeweile habt, fahrt ihr mal Samstagmorgens so zwischen 11 und 12 zu x-beliebigen Fußballplatz, da spielen meistens die Bambinis oder die Pampersliga, wie sie woanders teilweise heißt, fahrt da mal hin, guckt euch das an, das ist wirklich ein absolutes Schauspiel, das macht einen Heidenspaß, den Jungs dazu zu gucken oder Mädels. Vor allem, wenn Schmetterlinge und Regenbögen da sind. Da ist der Ball egal. Ich überlege gerade, also ich meine, Mario Kart trifft FIFA, trifft schon gleich, aber mir ist die ganze Zeit ein Spiel für den Amiga im Hinterkopf. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ballblazer. Nein, und zwar spielt das in, es ist im Grunde Football, spielt in der Zukunft und man hat eine schwere Metallkugel. Ja, Speedball. Speedball. Boah, geil. Speedball 2. Also, Alter. Mario Kart trifft auf FIFA, trifft auf Speedball. Und der Spaß aus allen drei Spielen multipliziert miteinander ergibt dann Rocket League. Weil das ist nämlich dann die Krux einer Sache. Rocket League sieht scheiße aus. Rocket League hat, ich glaube, 1,5 Gigabyte. Also wegen der Grafik, den Texturen, dem Soundtrack oder sonstigen Sachen sollte man es sich vielleicht nicht zulegen. Aber was zählt, ist auch ein Platz, wie man so schön bei uns sagt. In dem Moment, wo du in das Spiel einsteigst, ist es einfach, also du brauchst schon kräftige Bauchmuskeln, weil du wirst vor Lachen und Spaß dich kaum noch retten können. Und dazu muss ich sagen, ich habe es bisher wirklich nur mit Randoms im Internet gespielt. Ich kann mir den Spaß noch gar nicht vorstellen, den es dann hier in einer lustigen Community-Kuschelrunde dann geben wird. Ich freue mich drauf. Das schreit nach einem Donnerstags-Event, hä? Wochentag völlig egal, ich bin da. Ich lade das gerade runter. Aber dann nehme ich dich beim Wort, hör mal. Es sind 1,5 Gigabyte plus nochmal 1,5 Gigabyte als Update, das gerade wohl reinkommt. Das sind dann schon fast 3 Gigabyte. Ja, obwohl ob die sich addieren oder ob das Update dann nachher in die 1,5 Gigabyte vom eigentlichen Spiel mit übergeht, das kann ja auch sein, ne? Nee, das weiß man nicht, das stimmt. Ist eigentlich auch völlig egal. Ist auch völlig vollkommen egal. Ja. Egal. Aber hört sich gut an. Also ich habe es ja auch schon runtergeladen, ich habe leider noch nicht reingucken können, das werde ich wahrscheinlich nächste Woche irgendwann mal tun. Aber es hört sich cool an. Ich musste die ganze Zeit so ein bisschen, wo du darüber erzählt hast, so ein bisschen ans Smash Soccer denken vom GameCube, aber ohne Autos halt. Das nächste Spiel. Sticks. Master of Shadows. Das ist das so ein Schleichspiel, oder? Ja, genau. Also ich habe die Spiele für die PS4 habe ich mich auch schon alle so angeguckt, dass ich dazu nur sagen kann. Styx Master of Shadow, da spielst du einen Troll, einen Goblin, einen Ogre, einen Ork, keine Ahnung. Und kannst da halt. Ja, genau. Und musst da halt durch die Gegend schleichen und kannst dann halt. Am Anfang musst du deinen Dolch musst du dir zurückholen. Da tötest du noch nicht unbedingt jemanden, aber dann kannst du halt anfangen, auch welche zu töten und sie dürfen dich nicht sehen und du kannst unsichtbar kurz sein und sowas alles. Ist ganz witzig gemacht. Gucke ich mir auf jeden Fall definitiv nochmal genauer an. Wie gesagt, jetzt habe ich nur einmal kurz reingeschaut und dann kam der Hammer und hat gesagt, Rocket League! Dann musste ich das Spiel leider ausmachen, weil dann mussten wir mal gucken, ob wir Rocket League spielen konnten. Und konnten wir es? Nein. Nein, genau. Nein. Rocket League kam vorgestern raus und das ganze PSN ist dadurch zusammengebrochen. Es war ein Albtraum, echt. Es war ein Albtraum. Das PSN zerstört. Ja. Ja, es lebt wieder. Du hast ein Spiel gestartet und du bist quasi aus der Voice Party rausgeflogen. Ja, das war auch ein neues Feature, genau. Du warst zum Beispiel in Rocket League drin und warst im Party-Chat und dann wolltest du, weil Rocket League ja eben nicht funktioniert, wolltest du in ein anderes Spiel wechseln und zack, bist du aus der Party geflogen. Und das ist also wirklich, das war wirklich zu 100% rekonstruierbar. Jedes Mal, wenn es wieder jemand gemacht hat, ist wieder passiert. Naja. Aber heute habe ich es ausprobiert und es ging. So. Jetzt aber mal wirklich einen Cut bei Rocket League machen. Probiert es einfach selber aus. Ihr nehmt mich beim Wort, ihr werdet einen Riesenspaß haben. Ja, bei dem Master of Shadow hat da noch irgendeiner was. Ich weiß nur, dass es ein Schleichspiel ist, dass du hässlich bist und das Ding ist aber so eine Halb-ISO-Perspektive, ne? Ja. Third Person, ne? Ja, ist das Third Person, ja? Ist Third Person. Erinnert so ein bisschen an Thief, würde ich mal sagen. Also ich hatte das Spiel zwar selber noch nicht angespielt, aber ich hatte Berichterstattungen darüber mir seinerzeit angeguckt, als es rausgekommen ist. Das ist, glaube ich, kurz nach Thief rausgekommen oder kurz vor Thief. Und ja, wirkt so ein bisschen wie Thief. Ja, bin ich leider raus. Das nächste ist ganz cool für die PlayStation 3, das Rain. Habt ihr das schon mal gespielt oder mal reingeschaut? Nee, ich nicht. Meine PS3 ist nicht mehr an. Das ist auch schon was älter. Ich glaube, das ist jetzt auch schon so gute 2,5-3 Jahre alt. Das Rain, da spielst du quasi einen kleinen Jungen. Der gute Mann ist unsichtbar und hat da noch so eine Freundin, die ist auch unsichtbar. Und man sieht die Spielfigur, ist auch ein Schleichspiel. Man sieht die Spielfigur nur, wenn er durch den Regen läuft. Also man sieht dann nur die Umrisse, die Silhouette von dem Spieler. Du musst halt flüchten vor irgendwelchen Geistern und von der Story kann ich ja nichts sagen, aber es hat einen schönen Stil. Ne? Alle, die jetzt schon mal Podcast gehört haben hier von uns, die wissen, dass ich sowas ganz cool finde. Ja, ist aber jetzt auch nur so ein kurzes Ding. Ist wahrscheinlich nach 2-3 Stunden ist das Ding auch durch. Noch einer irgendwas dazu? Nö, ne? Nee, du bist wahrscheinlich der Einzige, der es ausprobiert hat. Von daher. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert. Ich habe wirklich nur 2-3 Videos gesehen und habe mir da mal einen Bericht zu angeguckt und fand das ganz nett, aber ich mag Schleichspiele halt nicht. Und da ich ja Schissbox bin und ich weiß, wenn mich irgendwas verfolgt und ich weiß, was es ist und es mich essen kann, dann bin ich eh raus. Du wirst nicht gern erschreckt. Null. Null. Also eigentlich sogar -1. Ich erschrecke lieber, anstatt ich erschreckt werde. Aber ist ja geil. Was ist denn das nächste? Mousecraft? Ist das Minecraft oder was? Nee, Mousecraft ist ein Spiel Lemmings gemischt mit Tetris, sag ich jetzt mal so. Also du hast quasi so einen Aufbau, wo die Mäuse halt zum Käse müssen. Und du kriegst dann halt so Blöcke, die du da hinstellen kannst, damit sie denn da langlaufen können und solche ganzen Geschichten. Also, wenn du jetzt sagst, Lemmings trifft auf Tetris, ne? Das sind ja zwei für sich genommen wirklich großartige Spiele. Ja, aber wenn du das miteinander vereinst, das kann ja nur, das muss ja wie Rocket League sein, oder? Wenn du zwei großartige Spielkonzepte miteinander verwurstest. Nein, fand ich nicht. Nee. Ist leider scheiße. Ich überlege gerade, ne? Also wenn ich Tetris und was war das andere? Lemmings. Wenn ich Tetris und Lemmings kreuzen würde, würde ich die ganze Zeit nur Quadrate auf die Lemminge schießen. Ja, hab ich noch nicht ausprobiert, weil. Ist wahrscheinlich falsch, oder? Das ist definitiv falsch. Ich habe es das erste Level, sag ich mal, habe ich ausprobiert, aber wie gesagt, es war nicht meins, ich habe es dann ausgemacht. Versuch doch mal irgendwie zu erklären, was man da jetzt genau macht. Also die Mäuse laufen von alleine rum wie die Lemminge und man muss sie steuern. Käse von oben. Und die können eine Stufe können die hochspringen. Und runter können sie so oder so. Und ganz am Ende dieses Levels, also ganz rechts, hast du quasi so eine Platte mit Käse drauf. Und da müssen die Mäuse halt hin. Boah, und dann kriegst du halt, zum Beispiel können die jetzt zum Beispiel, du hast so eine Stufen, die halt zwei runtergehen. Und da können sie halt nicht mehr hoch. Und deswegen musst du dann einen Block reinlegen, dass sie nur noch eine Stufe hoch müssen. Und dann kommen sie dann dahin, wo sie hin sollen. Ich habe keine Ahnung. Ey, ich habe eine Vorstellung, also ich vielleicht probiere ich es mal auf der Vita aus. Ich glaube, dafür ist es noch gut genug. Das würde ich auch sagen. Aber ich finde halt lustig, dass es für PS3, PS4 und die Vita kommt. Sehr lobenswert. Das ist ein klassischer Indie-Titel, der überall läuft. Das finde ich ganz cool. Ein Titel, den ich wirklich mal gerne auf der PS4 hätte, ist... oh Gott, jetzt kommt schon wieder. Kann man den Namen aussprechen? Das ist echt nicht so einfach, ne? Geometry Wars? Genau, Geometry Wars. Also Geometry Wars 3. Dankeschön. Dimensions Evolved. Evolved, weißt du? Da ist wieder Krüppelspiel des Jahres. Egal. Ey! Was denn? Meine Voraussage hat sich bestätigt. Nein, das ist... Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Das ist ja unglaublich. Also das Spiel ist quasi wie... jetzt habe ich gerade... Na, wie? Ist auf jeden Fall bunt. Hat ganz viel Licht und ganz viel Neon. Und das ist ein Shooter. Ähnlich ist es, wie... Das ist halt Geometry Wars. Also der dritte Teil. Ja, soll, halt, also... Okay, du hast... Ist schnell, aber ich versuche, das gibt ein Spiel, was ähnlich ist. Und das war auch für die PlayStation und ich komme einfach auf diesen blöden Namen nicht. Wahrscheinlich Geometry Wars 1. Ja, oder 2. Ich glaube, es war 2. 2 war es. Weiter geht's. Ich weiß, welchen PS3-Exklusivtitel du da meinst. Ja, den meinte ich, aber... Ich komme jetzt gerade auch nicht drauf. Nee, aber also es ist im Grunde Geometry Wars 3 neu aufgelegt. Das sagt dieser Name Evolved, indem es irgendwie ein paar neue Level, ein paar neue Schiffe etc. gibt. Und, Stardust. Ja. Super Stardust HD, X. Ja, genau. Oder X, da gibt es so ja auch ein paar Teile. Ist es, da könnt ihr euch das vorstellen. Es ist nur ein Ticken schneller, glaube ich sogar, ne? Mhm. Ist das nicht nur schneller? Das Geometry Wars 3? Ja, würde ich schon sagen. Geometry Wars ist, glaube ich, schon generell schneller. Sören, Entwined. Hast du es ausprobiert? Ja, Entwined. Habe ich gespielt. Wie soll ich das beschreiben? Indie-Titel, du hast quasi zwei Vögel, die durch ein... Nein. Hier keine Falschaussagen. Es ist ein Vögelchen und ein Fischlein. Ja, siehst du, so genau habe ich hingeguckt. Hast du letztes Jahr die PK nicht gesehen? Nein, Sören? Habe ich nicht. Das ist natürlich schade. Richtig. auf jeden Fall hast du halt diesen Vogel und den Fisch und die fliegen durch ein Schlauchlevel, sage ich jetzt mal so. Und du kannst den einen mit dem rechten Stick steuern und den anderen mit dem linken Stick. Und dann tauchen halt vor dir immer so Farben aus, wo die dann halt durch müssen. Und dann musst du die halt immer zu sehen, dass die da durchkommen. Exakt. Und ganz zum Schluss, wenn du hast halt oben einen Balken, der sich dann auffüllt oder kleiner wird, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Wenn du das erreicht hast, dann kommst du quasi in ein Level, wo beide vereint sind und du bist dann ein Drache. Und das ist halt das Abschlusslevel. Das ist unterteilt, ich glaube, in 5 oder 6 Kapiteln mit sehr, sehr schönen, stimmungsvollen Lichteffekten. Das ist vom Artstyle wieder sehr, sehr geil, deswegen kenne ich das Spiel. Also zum Reinspielen als Plus-Titel würde ich es unbedingt mal machen. Ist sehr entspannt, geht in Richtung Flower. Kann mitunter aber auch richtig, richtig frustig werden. Ich glaube, zum Ende hin wird es so relativ schwierig. Unbedingt mal reinzocken, finde ich super, das Spiel. Und es war letztes Jahr zur E3 angekündigt, auf der E3 und wurde auch im Zuge der E3 direkt online gestellt. Daher habe ich mir das, konnte man, glaube ich, dann für den Zeitraum der E3 dann auch kostenlos damals runterladen. Seitdem habe ich das schön. Irgendjemand raschelt da ganz nett ins Mikrofon. Ich nicht. Okay. Ja, ich glaube, warum es nicht ganz so entspannt ist wie Flower, ist diese Herausforderung, man könnte auch sagen, dieser Brainfuck mit beiden Daumen, mit beiden Sticks zwei verschiedene Figuren zu steuern. Ich weiß nicht, wer von euch Brothers zum Beispiel gespielt hat, auf der PS3 oder vorher auch auf der Xbox. Großartiger Titel. Das war auch so ein Links- und Rechts-Ding, ne? Genau, da hattest du so zwei Brüder, mit denen du ja teilweise Rätsel lösen musstest, teilweise so ein bisschen Geschicklichkeitsgeschichten machen musstest. Und die Herausforderung war dann eben auch, mit jedem Stick einen von beiden zu steuern und dann teilweise beide Figuren unterschiedliche Sachen machen zu lassen. Also das ist definitiv ein Titel, für den es sich lohnt, die PS3 nochmal einzuschalten. Das war nämlich einer, ich sag mal, der letzten PS Plus Titel für die PS3, bevor die PS4 erschien und dann alle ihre PS3 nicht mehr eingeschaltet haben. Ich habe Versus dann noch ein paar Mal auf der PS3 gezockt. Das war auch so ziemlich dann noch neben Gran Turismo 6 das Einzige, wofür die PS3 dann noch lief. Als die PS, ja, und natürlich Dark Souls 2, nicht zu vergessen. Wer von euch das irgendwie noch in der Downloadliste hat und mal wieder Lust hat, die PS3 einzuschalten, probiert es mal aus, es lohnt sich wirklich. Berserk, großartiger Titel. Also klare Empfehlung, holt euch alle PS Plus Titel diesen Monat. Wo wir schon beim Thema sind, PS Plus, meine Freunde. Mhm. PS Plus haben wir jetzt seit 5 Jahren. Haben wir jetzt ein schönes Geburtstag Jubiläum gehabt. Geburtstag wird gefeiert. Ja. Geburtstag, jetzt feiern wir schon 5-jährige Geburtstag. Also ein Blödsinn, ist auch egal. PS Plus, ich weiß noch, haben sie damals ja eingeführt, kurz nach dem großen Hack? Oder irre ich mich da? Nein, ja. Aber die meisten sind kurz nach dem großen Hack PS Plus Mitglieder geworden, so ja. Wie ich, weil nämlich Sony als Entschädigung und also neben den paar Spielen, die man dort digital bekommen hat, eben auch eine PS Plus Mitgliedschaft uns geschenkt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, war das so, ne? Ja, genau. Und PS Plus gab den Zeitraum, wo das PS dann off war, war man PS Plus mit dem, dann haben die meisten angefangen, exakt. Also bei mir war es eben auch so, also wenn ich mich recht erinnere, jetzt, dass es PS Plus dann irgendwie schon vorher eine Weile gab, lass es vielleicht ein halbes Jahr oder länger gewesen sein. Und dann hat man eben diese Gratis-Mitgliedschaft bekommen und seitdem habe ich sie eigentlich kontinuierlich verlängert. Ja, und damals war es ja eigentlich auch ziemlich geil. Du hast ja irgendwie jeden Monat eigentlich ein Vollspiel bekommen. Ne? Genau, für die PS3. Und das tust du ja heute auch noch immerhin auf der PS3. Also kriegst du jedes Mal ein Vollspiel und das Vollspiel hat sich eigentlich immer irgendwie gelohnt. Zum Beispiel habe ich, das war mein schönster PS Plus-Moment oder das beste PS Plus-Erlebnis, ich habe über PS Plus Mass Effect 3 bekommen. Ich habe es vorher tatsächlich nicht gespielt gehabt, warum auch immer. Ich wollte es immer, habe es aber nie gekauft und dann kam es auf PS Plus. Ich dachte mir, geil, und dann habe ich es mir runtergeladen und dann habe ich da keine Ahnung, 300 Stunden reingesteckt oder so. Also sowohl in den Singleplayer als auch in den Multiplayer. Und das war echt noch, da war es echt noch wert, das PS Plus. Genau. Bei mir war das ein anderes Spiel. Also ich habe Borderlands und als das im PS Plus kam, habe ich mir PS Plus zugelegt und auf die andere Art und Weise Borderlands 1 gedaddelt. Bei mir war es Infamous. Das habe ich mir vorher immer mal wieder angeschaut, Videos gesehen, habe ich gesagt, interessantes Spiel, habe ich mir nie geholt und dann kam auch schon Infamous 2, glaube ich, zu dem Zeitpunkt raus, als Infamous 1 im PS Plus erschien und dann ja runtergeladen, gespielt, Riesenspaß gehabt, direkt danach den zweiten Teil für günstiges Geld erstanden und dann jetzt auf der PS4 auch Infamous Second Son direkt zweimal durchgespielt, weil zweimal durchspielen ist ja bei Infamous ohnehin Pflicht, einmal gut, auf gut, einmal böse, ganz genau. Und auf der PS4 wirst du dann damit auch noch mit einer Platin-Trophäe belohnt, wenn du es einmal auf gut und einmal böse durchgespielt hast. Wobei Vollpreisspiele, da ist mir gleich eingefallen, haben wir doch jetzt das erste richtige Vollpreisspiel für die PS4, Styx Master of Shadows. Ja, ist Styx tatsächlich. Shadows. Ich habe gerade eben den Trailer angeschaut und dachte, verdammt, das sieht ja wirklich aus wie ein Vollpreisspiel. Ja, also es ist wirklich ein Vollpreisspiel, okay. Ja, und die PS3 hat diesen Monat kein Vollpreisspiel dabei. Genau. Hat aber, sind wir mal ehrlich, die haben jetzt in den 5 Jahren haben die da Dinger rausgehauen. Das ist schon, was ja Games for Gold jetzt auch seit 1,5 Jahren macht, mit ihren First-Party-Titeln da mal ein paar rauszuhauen. Das haben die Sony-Jungs seit Anfang an gemacht. Und dann nicht mal irgend so alte Dinger. Die haben ja zwischendurch, ich glaube, das Saints Row, das kam ja relativ kurz nach dem Release sogar schon ins PS Plus. Far Cry 3, glaube ich, war auch nicht so lange nach dem Release. Also da haben sie schon richtig Gas gegeben. Und ich glaube, Pro Evolution Soccer hat sie dran gehabt. Bioshock war damals das Pro Evolution Soccer, das aktuelle, also nicht das jetzige und so weiter. Also ja, Wahnsinn. Das war ein Knaller, auf jeden Fall. Genau. Aber die Frage ist ja jetzt, macht es heute noch Sinn? Ich meine, heute haben wir es, glaube ich, alle, weil wir online spielen wollen. Ja, weil wir online spielen wollen. Das ist der hauptsächliche Grund. Weil spielemäßig haben sie uns, naja gut, es ist natürlich auch schwierig. Du bringst eine neue Konsole raus und wie willst du da jetzt direkt von Anfang an irgendwelche Vollpreisspiele rausholen? Das ist ja Quatsch. Ne? Ja, natürlich. Aber so langsam ja, vielleicht geht es ja mit Sticks Master of Shadows jetzt so langsam los. Dass da was Gudi, das Schöne ist ja, Sony ist in der Position, wo sie sagen, ey, warum sollen wir das denn machen müssen, wenn der Kollege aus Amerika noch nicht mal ansatzweise in diese Richtung tendiert. Ja, ja, das stimmt ja nicht mehr. Also als Games for Gold anfing, quasi so als Nachzügler, so von wegen, wir machen jetzt auch sowas wie PS Plus, da war das Line-Up tatsächlich sehr enttäuschend. Aber wenn man sich jetzt mal so die letzten Monate anschaut, dann sage ich nur, mein lieber Herr, da gab es, glaube ich, mehr zu bieten als für die PS4, würde ich mal behaupten. Aber auch schon für die One, oder? Wir reden von der One, wir reden von der Xbox One. Okay. Ja gut, dann werden sie wohl jetzt schon mal nachziehen demnächst, denke ich. Und ich kenne halt auch Leute, die sagen, ich spiele so gut wie gar nicht online. Hm. Und da überlege ich mir natürlich, ob ich dann... Die Nickelback-Freunde, ne? Ja, genau, das waren die Nickelback-Hörer. Genau. Ja, diese komischen Nickelback-Menschen. Und die überlegen sich natürlich, brauche ich jetzt überhaupt PlayStation Plus oder nicht? Und da kann ich durchaus verstehen, dass die sagen, für mich hat das keinen Mehrwert. Mhm. Kann ich verstehen, wenn jetzt jemand sagt, ich kann mit Indie-Games überhaupt nichts anfangen, ich habe keine Vita und auf der PS3 spiele ich sowieso nicht mehr. Dann wird es natürlich dünn. Die Frage ist dann natürlich, du hast jetzt gerade gesagt, Leute, die sagen, ich spiele so gut wie gar nicht online. Wenn ich kein PS Plus habe, kann ich auf der PS4 nicht so gut wie gar nicht online spielen, sondern gar nicht online spielen. Außer es sind diese Free-to-Play-Titel wie zum Beispiel DC Universe Online etc. Also da haben sie ja... Ist nicht ganz korrekt. Also du kannst auch... das Spiel, über das wir nicht reden wollen, online spielen. Echt? Aber bist eingeschränkt dabei. Offline spielen. Okay. Nee, du kannst online spielen. Du kannst co-oppen, aber nicht Multiplayer spielen, oder wie war's? Du kannst, also so, ich nenn's jetzt doch einfach beim Namen Destiny. Du kannst Destiny online spielen. Oh nein, er hat's gesagt. Ja, kenn ich nicht. Oh, Eckart, sie sind raus. Nee, du kannst es, also, warte mal, wie war das nochmal? Du kannst es spielen, aber du kannst kein PvP spielen, du kannst keine Raids spielen. Du kannst keine Gruppen aufbauen. Also du kannst die Sachen, du kannst bestimmte Sachen kannst du spielen, andere Sachen kannst du spielen. Also es ist unterschiedlich. Ich glaube, den einen oder anderen Raid kannst du gar nicht spielen, aber den einen oder anderen Strike kannst du spielen. Du kannst die ganz normalen Story-Missionen spielen, aber du darfst nicht in irgendwelche Trupps reingehen, die du dann privat machst, also sowas. Das ist eine ganz komische Regelung, weil man es nicht durchsteigt. Also es ist PvP geht natürlich halt sowieso nicht, das ist also, ja klar, ist ja quasi das, was... Also man kann sagen, um vernünftig Online-Multiplayer spielen zu können, brauchst du PlayStation Plus. Genau. Bei Destiny haben sie halt einen Kompromiss gewählt, weil klar, es ist ein Online-Spiel, es funktioniert nicht ohne Serveranbindung, ohne Online-Anbindung, aber wenn du jetzt sagst, ich möchte Destiny... quasi wie Halo, einfach nur als Singleplayer-Erlebnis zocken, dann kannst du das tun. Also du kannst das, wenn du sagst, ich spiele einfach nur jetzt die ganzen Kampagnen durch und will den Singleplayer spielen, dann ist das problemlos möglich. Dann bist du voll enttäuscht am Ende. Gut. Eine Stunde und dann hast du es durch. Also, wir wollten ja jetzt auch nicht mehr über Destiny sprechen, oder? Genau. Ich habe mich extra jetzt mal rausgehalten. Aber diese Diskussion, ob man das jetzt braucht oder nicht, das PS Plus, also, wenn man das jetzt mal so gegenrechnet, was man jetzt an Gegenwert übers Jahr bekommt, finde ich, diese 49 Euro sind eigentlich geschenkt. Wenn ich jetzt mal sehe, es werden drei Konsolen damit versorgt. Wenn du die Spiele spielst, also jetzt mal, also ganz ehrlich, ich habe PlayStation Plus, ich lade sie mir in meine Bibliothek runter und von den gesamten PS4-Spielen im PlayStation Plus habe ich, glaube ich, keines wirklich intensiver gespielt. Also ich habe das eine, diese Geschichtszeichentrick-Sache über den Ersten Weltkrieg, habe ich angespielt, nachher aber auch nicht weitergespielt. Das war doch großartig. Ist auch toll, aber ich spiele es trotzdem. Also die meisten Spiele packe ich in die Bibliothek und spiel dann trotzdem die üblichen Verdächtigen. Ja, ich glaube, das ist so, weil man es... ist das vielleicht, liegt es daran, dass die Spiele schlecht sind? Ich glaube gar nicht, sondern eher nee, so dieser Gedanke, was halt nichts kostet, taugt auch nichts, oder wie? Nee, ich finde es ist einfach ein bisschen zu viel. Also ich meine, wir sind ja jetzt eine Generation, früher wissen wir alle, haben wir monatelang auf ein Spiel gespart und gewartet, bis eins kommt. Und jetzt haben wir jeden Monat einfach so viel, wenn ich heute sehe, wir haben wieder 6 Spiele hier, du wüsstest schon mal gar nicht, wo du anfangen sollst. Also ich kann es für mich, kann ich es ganz deutlich erklären. Also ich spiele wahnsinnig gerne mit meiner Frau im Koop und könnte das... Das war klar, das wollten wir jetzt nicht wissen. Wir wollen nur über Videospiele reden, Andreas. Bloodborne. Ich spiele mit meiner Frau Bloodborne, Dark Souls 2 und all so ein Scheiß oder habe früher auch in der Xbox Doom gespielt und sowas und nee, es ist... Also ihr habt schon komische Namen für das, was ihr macht. Also. Besser Bloodborne als Bloodbone. So, Schlag ist vorbei. Okay, also Andreas, dann kannst du dich ja tierisch freuen, dass jetzt Rocket League herausgekommen ist. Was du mit deiner Frau im Koop spielen kannst, beziehungsweise im Multiplayer gegen andere. Ob die das mitspielen wird, wir werden es ausprobieren. Wir werden es sicherlich ausprobieren und ich werde sie nötigen, wenn wir denn genug Leute dazu kriegen, damit wir dann mal in einer ordentlichen Besetzung spielen können. Also ich kann für mich als Fazit ziehen, jetzt, ich sag mal, wenn wir jetzt mal nur die PS4-Ära betrachten, dass ich doch zufrieden bin mit dem Line-Up, was es bei Plus gibt. Ich bin aber auch durchaus ein leidenschaftlicher Spieler von Indie-Titeln. Ich spiele auch gern auf der Vita. Allein Rogue Legacy ist so ein geiles Spiel und mit dem Cross-Save zwischen PS Vita und PS4 einfach nur fantastisch. Auch im letzten Monat kam ja das Prequel zum neuen Metal Gear Solid raus. Ich meine, es sind zwar nur 1,5 Stunden, aber... Stimmt, das muss man auch erwähnen, auf jeden Fall. Es waren zwar nur 1,5 Stunden, aber ich hatte 1,5 Stunden richtig Spaß damit. Und das ist halt, ich sag mal, richtig volle Pulle Next Gen. Vollpreis darf man jetzt natürlich in dem Fall nicht sagen, weil es natürlich, ich glaube, schon mit 30 oder 40 Euro auf den Markt ging. Und ja, aber es ist trotzdem keine 20 Euro mehr wert. Also ja, natürlich. Metal Gear Solid, jetzt Dix, also es zeigt irgendwie, dass jetzt die qualitativ hochwertig und nicht mehr die Indie-Titel kommen. Denn genau. Indie-Titel, so könnte man sagen, sind Metal Gear Solid und Styx beides nicht. Nee, eben. Vergessen noch die Drive Club Nächsten Monat, ne? Nächsten Monat kommt Thief. Mutmaßlich. Wo hast du das denn her? Was kommt nächsten Monat? Vermute ich jetzt mal so einfach. Würde zumindest passen, sage ich jetzt mal so. Erst Metal Gear Solid, dann Styx. Warum nicht nächsten Monat ein Thief? Was ist denn mit diesem großartig gehypten und dann sich als sehr mittelmäßig herausgestellten Jump'n'Run-Spiel, was zum Release der PS4 rauskam? Neck wird ja schon irgendwie seitdem die PS4 draußen ist, als der erste PS Plus-Titel gehandelt wird. Halt. Aber das ist doch jetzt schon in der Pyramide. Also ja, lange kann es ja nicht mehr dauern. Bei Games with Gold gibt es ja jetzt für die Xbox One Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja. Und das ist auch so ein Titel, der immer wieder schon dafür gehandelt wurde, dass der einer der ersten PS Plus Titel wird. Und ich glaube, das könnte jetzt auch bald soweit sein. Wenn es bei der Xbox durch ist, könnte es... Ja, also lange wird es wahrscheinlich. Ich gehe auch davon aus, wir sind jetzt 2 Jahre nach Release der Konsolen. Ja, so langsam wird es jetzt auch anlaufen, denke ich, dass die Spiele rauskommen. Ein ganz heißer Kandidat bei mir ist eigentlich Infamous Second Son. Das werden sie irgendwann demnächst mal rauskommen. Oh, das, also für jeden, der es nicht gespielt hat, wäre das natürlich großartig, weil es ist einfach ein tolles Spiel. Ja. Gab es nicht schon ein Infamous, Add-on gab es doch schon. Das Add-on gab es schon, Plus, ne? Es gab ja schon viel, das merkt man ja gar nicht so. Also das PT lief doch auch nur über PS Plus, oder öh, ich mich da jetzt? Nö, das war eine Demo, oder? Achso, doch, das war eine PS, aber es war eine PS Plus exklusive Demo. Hat aber folgenden Hintergrund. Es gab ja schon einige PS Plus exklusive Demos. Das ist bei der PlayStation immer dann der Fall, wenn es ein 18er Titel ist, dann hat man nämlich über PS Plus, haben die natürlich dann die Legitimation, das rauszugeben, weil theoretisch kann nur jemand, der über 18 ist, PS Plus Mitglied sein, weil jemand unter 18 rein offiziell nicht die Möglichkeit hat, PS Plus Guthaben zu erwerben. Mhm. Okay. Wenn ihr so in einer Tankstelle oder im Supermarkt da diese bei den Rubbelkarten schaut, da ist ja auch immer ein Ü18-Label genau. drauf auf den Karten. Und die anderen Zahlungsmethoden sind ja eigentlich auch nur für Erwachsene freigegeben, so wenn ich das richtig verstehe, Kreditkarte etc. Und das war, glaube ich, der Grund, warum es PS Plus exklusiv war. Und in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, was es da noch gab. Also es gab schon so zwei, drei PS Plus exklusive Demos. Und da habe ich mal gelesen oder mir sagen lassen, dass das halt dann immer damit zusammenhängt, dass das halt nicht jugendfreier Titel ist. Vielleicht noch ganz kurz abschließend zu PS Plus. Also neben der Tatsache, dass man PS Plus auf der PS4 braucht, um online zu spielen und den monatlich erscheinenden Gratis-Spielen, also Gratis natürlich in Anführungszeichen, weil zahlen tut man ja trotzdem, gibt es ja noch ein paar andere Features, unter anderem den Online-Speicherplatz für Spielstände. Stimmt. Der, ja, ehrlich, das Thema, ja. Da bin ich echt, weil das bringt mir nichts. Wie oft sicherst du deine Festplatte? Ja, auf der PS4. Darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es darum, dass die Speicherstände bei den Spielen inzwischen so groß ist, dass du mit dem Speicherplatz, den du da hast, teilweise gar nicht hinkommst. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Der Speicherplatz ist 1 Gigabyte und bei Spielständen, die warum auch immer zweistellige Megabyte-Größen haben, wird es natürlich dann irgendwann eng. Da muss man dann tatsächlich... Also, ich finde das sonst ganz cool, habe das bei mir auch konfiguriert, aber nur für gewisse Spiele, nicht für alle Spiele. Ich habe ja bei mir inzwischen eine 2-Terabyte-Platte drin, der Umbau war ja total easy. Und dadurch habe ich relativ viele Spiele drauf und ich habe halt auch viele Speicherstände drauf und ich habe auch keinen Bock, die immer ständig zu löschen. Mache ich eigentlich meistens nicht. Und daher kann ich dann sagen, ist das schon so ein bisschen, dass ich sage, ja, das ist ein nettes Feature, aber der Speicherplatz müsste eigentlich theoretisch größer sein, weil es dauert einfach sehr, sehr lange. Gebe ich dir uneingeschränkt recht. Ich sag mal, 1 Gigabyte Cloud-Speicher, wenn man das jetzt mal mit anderen Cloud-Diensten vergleicht, ist natürlich überhaupt nicht mehr marktgerecht. Ich glaube, bei Google bekommst du kostenlos 50 Gigabyte. Dafür, dass du natürlich sämtliche persönlichen Daten dem Internet zur Verfügung stellst. Mhm. Aber ich glaube, es sind 50 Gigabyte. Ne? Und ich sag's mal jemand, ja. Du, die NSA spielt ja auch mit deinen Spielen. Und selbst Dropbox, was ja eigentlich als teurer Bezahldienst gedacht ist, hat ja, glaube ich, auch 5 Gigabyte kostenlos. Eine Frage an euch. Ja? Hat außer mir noch jemand 2 PS4s zu Hause rumstehen? Nein, also ich nicht. Dann kann ich euch nämlich einen riesen Nachteil von diesem Online-Speicherplatz sagen. Du kannst den einmal pro Tag verändern. Das bedeutet, also wenn ich heute an meiner PS4 im Keller einen Spielstand sichere, kann ich morgen erst von der oberen, also von der Wohnzimmer PS4 irgendwie spielen. Also ich könnte nicht sagen, okay, ich lade den hier hoch, schalte dann die obere PS4 an, hier unten kann Junior spielen und oben spiele ich weiter und speichere da dann ab. Das kannst du doch manuell anstoßen. Das kannst du aber doch manuell anstoßen. Mhm. Ja, aber die PS4 sagt dann heute nicht, erst morgen wieder. Echt? Warten Sie ab, ja. Okay. Also das ist dann definitiv bei Steam und so viel ich weiß auch bei der Xbox One besser gelöst, wo im Grunde der Spielstand hochgeladen wird, sobald das Spiel beendet ist. Mhm. Was ja eigentlich auch so sein sollte, ich sag mal im 21. Jahrhundert. Ja, also er müsste sich sozusagen erstmal den Spielstand automatisch runterladen, damit er ihn aktuell hat auf der jeweiligen Konsole, nicht damit ich ihn aus Versehen dann überschreibe und so, genau. Und dann auch gleich wieder hochladen können von der jeweiligen PS4. Genau. Aber das tut er nicht. Und weißt du, wo das? Ich das nämlich auch ausgeschaltet, weil ich nicht mehr wusste, wo lade ich wann, wie jetzt was hoch und so. Und habe das automatische Synchronisieren, glaube ich, zumindest auf der Wohnzimmer PS4 ausgeschaltet. Okay. Weißt du, wo das großartig funktioniert? Bei Cross-Plattform oder Cross-Save-Titeln zwischen PS4 und PS Vita, PS3 vermutlich auch. Rogue Legacy spiele ich gern mal abwechselnd auf der PS4 und auf der Vita. Und da geht das wirklich instant. Sobald du das Spiel startest. Hast du denn da auch den Spielstand lokal auf deiner Konsole? Oder ja, beides. Vielleicht online? Also, wenn du das Spiel startest, sagen wir mal, ich starte es jetzt auf der Vita, dann kommt, nachdem ich das Spiel gestartet habe, nach ein paar Sekunden Pop-up, der mir sagt, dein Online-Spielstand ist aktueller als dein lokaler. Möchtest du erst den Online-Spielstand herunterladen, bevor du loslegst? Das ist cool. Und das ist eigentlich bei Cross-Plattform-Titeln, also bei diesen Cross-Save-Titeln, wie man auch immer die nennen will, da funktioniert das eigentlich sehr so gut, müsste das sagen. Eigentlich bei der PS4 auch überhaupt sein. Mhm. Dann wäre das sinnvoll. Dann kannst du, egal an welcher PS4 du daddelst, hättest du da dann deinen entsprechenden Spielstand. Mhm. Anscheinend ist, ich sag mal, bist du eine zu kleine Minderheit mit mehreren PS4 im Haushalt. Ich meine, dass der bei mir auch schon mal morgens, dass der bei mir auch schon mal morgens und abends hoch und runtergeladen hat. Also. Ja, in einer PS4 kann auch sein, dass er da dann entsprechend häufig synchronisiert. Das Problem ist halt, sobald du mit einer zweiten dazwischen vorfuscht. Okay. Ja, okay. Verstehe. Gibt es eigentlich noch andere Features im Punkto PS Plus? Also außer jetzt, Rabatte haben wir noch vergessen. Rabatte auch bei Filmen neuerdings, habe ich jetzt gesehen. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Aber bei Spielen teilweise wirklich ordentliche Rabatte, bei auch durchaus aktuellen Geschichten, wo du dir ein Spiel, was du dir dann online im PSN kaufst, wo du dann nochmal zusätzlich sparen kannst. Das ist natürlich auch ganz nett. Ist das mit dem Chat? Hast du den auch, also die Party-Funktion, hast du die auch außerhalb von PS Plus? Meine ja. Ja, gute Frage. Wüsste ich jetzt meine ja. Aber was du nicht hast, ist automatische Downloads. Stimmt. Die sind meiner Meinung nach exklusiv in Anführungsstrichen für PS Plus Mitglieder. Das kann gut sein. Also sowohl Updates für Spiele als auch System-Updates, oder? Genau. Aber was ganz nett ist, was ihr, ich weiß gar nicht, vielleicht auch nicht so häufig nutzt, das ist, dass PlayStation Plus ja nicht nur für denjenigen gilt, der PlayStation Plus genutzt hat, sondern an der primären PS4 für alle Leute, die sich da anmelden. Mhm. Das bedeutet, wenn du eine PS4 zu Hause hast, die als primäre PS4 in deinem Account angemeldet hast, dann können auch andere Leute, die sich einen Account auf der PS4 machen, all die PlayStation Plus Features nutzen, die du für die nur du an der als Konsole, oder? Genau, oder? An der primären PS4. Also pro Account kannst du eine PS4 als primäre Konsole deklarieren. Und genau da ist das möglich. An allen anderen nicht. Okay. Ja. Du schaltest dann quasi deine zweite Konsole zwischendurch auf primär und schaltest sie dann wieder um und das funktioniert? Oder wie machst du das? Ich meine. Nee, ich habe eine Konsole, da kann die ganze Familie spielen und an der zweiten Konsole können sie Singleplayer-Spiele spielen oder müssen dann auf meinen Account ausweichen. Okay, alles klar. Okay. Weil das andere einmal pro Monat kannst du die primäre Konsole wechseln. Okay, na, da bist du ja der Experte hier. Als Besitzer von mehr als einer primären Konsole, genau. Nee, ich habe nur eine primäre Konsole. Ja, okay, als Besitzer von mehr als einer PS4, sagen wir es mal so. Genau, darum ging es mir. Gut. Ja, aber Fazit ist doch jetzt über Folgendes eigentlich, oder? Man kommt halt auch schlicht nicht drum rum. Also ohne Online-Gaming eine moderne Konsole, das wäre jetzt für mich langweilig. Und dabei ist es ziemlich völlig egal, ob das Spiel mit D anfängt oder mit einem ganz anderen Buchstaben oder mit Call of Duty oder Gott, lass es auch mal kein Shooter sein. Lass es Rocket League sein. Es macht einfach so mehr Spaß. Also das letzte Offline-Spiel, was ich gespielt habe, war The Witcher 3 und das ist mit Sicherheit obergeil, aber ich könnte mir viele andere Spiele, selbst ein Spiel wie Bloodborne, macht im Koop halt wesentlich mehr Spaß. Also man braucht's. Ich bin da voll bei dir. Also meiner Meinung nach brauchst du auch unbedingt PS Plus. Aber es gibt halt auch die Leute, die sagen, nee, das brauche ich nicht. Also von daher kann ich auch verstehen. Ja, zumal bei mir darf man nicht vergessen, ich habe dadurch ziemlich viele lustige, nette, witzige, intolerante Menschen kennengelernt. Was willst du Schleimholzen damit sagen? Das ist schon gut. Weißt du, einmal ein Podcast kommt auf die sentimentale Tour. So Nickelback-Feindschaft hat nichts mit Intoleranz zu tun. Das ist, Don't let Nickelback. Das grundlegendes Lebensgefühl. Alles, nein, ist ja alles gut. Okay. So, also Fazit zum PSN. Können wir jetzt. Zum Fazit zum PS Plus ist dann quasi, hast eh keine Wahl. Es hast eh keine Wahl, aber es haben wir eine Viertelstunde um heißen Brei rumgeredet. Und es war ein bisschen länger, ja. Okay, ja. Dann Nick, grätsch doch mal hart rein und wechsel das Thema. Grätsch mal hart rein, so hart wie der Batarang, grätsch ich euch jetzt rein. Boah, das ist schon ein schlechtes Überleiten. Schon wieder. Hast du schon wieder Ja, schon wieder. Apropos, ja. Ja, wo wir schon dabei sind, ne? Batman, der Gute. Ich kann zu dem Spiel nichts sagen. Also, du kannst ja auch zu Batman nichts sagen, wie du schon in der neunten Folge gesagt hast. Genau, du kannst wahrscheinlich noch nicht mal den Spieltitel korrekt wiedergeben, vermute ich mal. Arkham Knight heißt das Ding noch, ne? Ja, sehr gut. Jetzt sind wir auch für ganz Dumme, die Batman nicht verstehen und diesen geleckten Speichellecker Bruce Wayne verachten. Dieser Dark Knight, ne? Ist das auch Batman oder bin ich jetzt einfach nur... Batman ist The Dark Knight. Der Arkham Knight ist dann der auch... Oh, jetzt... Ja, oh, jetzt. Hat jemand das Spiel gespielt? Ja, ich hab's gespielt. Ja. Okay. Dann lass doch mal die beiden reden, die das Spiel gespielt haben. Redet, erhält mich. Vielleicht ja, mag ich ja Batman danach doch. Hast du es durch? Nee, durch hab ich's nicht. Nein, ich hab's noch nicht wirklich weit gespielt irgendwie. Also ich finde auf jeden Fall, wir sollten jetzt nicht verraten, wer der Arkham Knight ist. Auf keinen Fall. Vor allem, wenn man auch Superman die Comics nicht gelesen hat. Also ich immer noch nicht weiß. Also ich habe es auch noch nicht so richtig. Also ich habe die Story komplett durch. Ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen, den letzten Bösewicht, den es da noch gibt, hinter Schloss und Riegeln zu bringen. Mein Fazit vom Spiel ist einfach, ich finde es grandios. Es ist genau so das, was ich erwartet habe. Ja, also ich fand, wie gesagt, der erste Eindruck, ich habe keine Ahnung, glaube ich, 5 Stunden, nee, so viel waren es wahrscheinlich nicht, gespielt, die ersten Missionen gespielt und es ist halt super, es ist wieder ein Batman und es fehlen halt die Längen aus dem letzten. Nagelt mich nicht auf die Titel fest, weil ich kriege die nicht alle auf der Reihe. Das erste war Arkham Asylum, das war super, dann kam noch eins, was ziemlich gut war und das dritte, glaube ich. Arkham City, dann, ja. Arkham Asylum, Arkham City und dann kam Arkham Origins. Ja, und Origins war sowieso. Origins war nicht so gut. Ich habe auch festgestellt, ich habe Arkham Origins noch gar nicht durch. Nee, habe ich noch für die PS3, werde ich aber trotzdem, einfach weil es mich interessiert und ich diese Spiele irgendwie mag, werde ich es wahrscheinlich trotzdem auch noch durchspielen. Aber wie gesagt, Arkham Knight, ich finde es richtig. Ist richtig, also es ist erstmal damals angefangen mit den Batman-Spielen, habe ich, weil es überall geschrieben stand, dass das echt ein gutes Spiel wäre, so ein Superhelden-Spiel, was gut wäre. Und das war es ja auch wirklich. Vorher gab es ja nur Müll. Wenn irgendein Comic-Held in einem Spiel aufgetaucht ist. Nein. War das Spiel also nur Müll würde ich jetzt nicht sagen. Es gab auf der PS2 ein geiles Spider-Man-Spiel. Na. Ja, es gab auch ein gutes Batman-Spiel. Nur also Müll gesagt. Früher. Ja, aber das kann man sich auch drüber streiten, über die Spider-Man-Spiele. Ja, die waren jetzt nicht so schlecht, aber toll war das auch nicht. Also das Batman-Spiel, was damals für den C64er zeitgleich zum allerersten Batman-Film herauskam, das habe ich mir gekauft. Ich habe mir tatsächlich ein C64er-Spiel gekauft, unglaublich. Und weil ich so viel Geld dafür bezahlt habe, fand ich es dann auch gut und ich war jung und hatte keine Ahnung. Im Endeffekt war es halt eine von diesen typischen Lizenzumsetzungen, die es damals natürlich in den 80er, 90ern ganz viel gab. Äußerst hakeliges, mittelmäßiges Spiel und ich hatte trotzdem meinen Riesenspaß dran. Ich weiß gar nicht, wie oft ich meine Eltern überredet habe, dass sie mir nochmal eine Kinokarte für den Batman-Film geben, bezahlen. Das war unglaublich. Mein Gott. Ja, ich weiß auch, dass es ein Batman-Spiel gab, das richtig gut war, aber ich weiß jetzt weder auf welcher Konsole bzw. Plattform das lief, noch wie das Spiel hieß, aber ich erinnere mich an Testberichte, wo in höchsten Tönen darüber gelobt wurde. Ja, das war dann wahrscheinlich das erste Arkham. Nee, vorher. Das war ein 2D-Spiel. Kein 3D. Naja, das ist auf jeden Fall jetzt wirklich ein Dann könnte Spiel. Es das vielleicht sogar gewesen sein. Ja, also das ist wirklich ein gutes Spiel. Diese Prügelmechanik, diese Kombo-Geschichten, das ist halt irgendwie, ja, man muss halt ein bisschen in die Steuerung reinkommen, um es halt wirklich perfekt zu machen. Es ist eigentlich genau das, was viele immer sagen. Es ist einfach zu erlernen, aber dann sehr schwer zu meistern. Also um das wirklich richtig gut zu machen. Ja, und du kannst aber auch perfekt anzusetzen. Nee, ja, aber du kannst es durchspielen, auch wenn du es nicht meistern kannst. Genau, genau, richtig. Da kommt man halt trotzdem irgendwie durch. Das stimmt schon. Das kann man nicht überschreiten, ob das gut ist oder schlecht ist. Also irgendwann, wenn man halt dann irgendwie nur draufhauen will, kann man auch das. Macht halt mehr Spaß, dann irgendwie 20 Leute mit perfekten Kombos da wegzuprügeln. Die Rätsel sind ganz gut gemacht. Viele haben das Batmobil gelobt. Das Batmobil war für mich irgendwie so der einzige Knackpunkt. Und das hast du ja auch geschrieben, Sören. Das fand ich ganz interessant, dass du das auch also in deinem Blog die Steuerung vom Batmobil finde ich grauenvoll. Gruselig. Und mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, den ich kenne, der das Spiel hat, der sagt dasselbe. Also die sagen alle, die Steuerung vom Batmobil ist grauenvoll. Ich finde es geil, dass es dabei ist. Es macht mir auch Spaß inzwischen. Man braucht ein bisschen Gewöhnungszeit, dann geht's. Aber die Steuerung ist schon echt schlecht. Man muss auch unterscheiden. Also ich finde jetzt in diesem Panzermodus, wenn du damit rumballern kannst, dann ist die Steuerung ja okay. Also dann, was willst du noch groß falsch machen? Links, rechts, vorne, langsam. Aber wenn es in diesem Rennmodus ist, ist das echt kaum schwer zu steuern. An dieser Stelle möchte ich gerne eines unserer PlayStation Gentleman Club Mitglieder aber grüßen. Ich glaube, den kennst du sogar, Mick. Das ist der Paul Lackmann, ne? Vollen Namen. Der Paul, ja, der liebt mich ja nach meinen COD auf Aussagen. Paul ist auf jeden Fall ein Tier, weil schon bei der ersten Herausforderung mit dem Batmobil, wo ich in dieser hakeligen Steuerung erstmal bestimmt eine Viertelstunde verzweifelt bin, da hat Paul Zeiten hingelegt. Meine Güte. Der liebe Paul ist auch der härteste Batman-Nerd, den ich kenne. Ja, also der hat da richtig abgerockt. Also da war er mit Sicherheit in der Weltrangliste mit der Zeit, die er da gefahren hat. Der wartet auch auf das Spiel seit ewig, glaube ich schon. Also der ist da komplett doof und der macht mich regelmäßig rund, weil ich Batman nicht mehr mag. Ja, es ist aber wirklich ein Hammerspiel, muss man reingucken. Also was cool ist, und das hatten viele auch in den Publikationen geschrieben, nochmal kurz vielleicht zu dem Spiel noch ein, zwei Sätze. Nur noch. Das erste ist, man nimmt dich da nicht so an die Hand. Das fand ich auch. Am Anfang ist mir das aufgefallen. Es gibt zwar dann irgendwie natürlich die üblichen Tutorials, aber du wirst erstmal voll in dieses Spiel einfach reingeworfen. Das fand ich schon mal gut. Also, dass es einfach losgeht halt so. Und dann wurde ja auch ganz viel darüber, über verschiedenste Themen im Spiel geschrieben. Von Gewalt bis hin zu dieser ganzen Thematik da, dass der Batman da auch irgendwie langsam einen Vogel kriegt. Also, es ist auch etwas tiefgründig, ne? Also, er kriegt halt zwischendurch eine Macke. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, aber das hat ja auch alles seinen Grund. Ja, genau. Also es ist halt Popkultur auf jeden Fall, aber es macht halt vieles richtig. Und es hat von Polygon beispielsweise, das habe ich auch im PGC geschrieben, mit größter Verwunderung eine 10 von 10 bekommen. Das finde ich übertrieben. Wow. Des Batmobils. Und ich finde es übertrieben natürlich auch, weil ich mich da ein bisschen, verkackeiert gefühlt habe von denen, wenn dann irgendwie so ein The Last of Us eine 7,5 kriegt. Das ist so mein Hauptbeispiel, wo ich echt an ihrem Verstand gezweifelt habe. Und dann, also super Berichterstattung, aber eine 7,5 und dann kriegt so ein Batman eine 10. Also eine 10 habe ich noch nie gesehen bei Polygon. Aber es kommt da schon ran. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Ich glaube auch, ich meine, Polygon gibt es ja jetzt auch noch nicht so furchtbar lange. Es wird wahrscheinlich die allererste 10 von 10 gewesen sein, oder? Ich glaube, weiß ich nicht. Also müsste man mal nachschlagen. Aber es war auf jeden Fall die erste, die ich bewusst wahrgenommen habe. Also die sind ja sehr kritisch schon. Und wenn man bei Metacritics zum Beispiel reingeguckt hat, dann hat das Batman-Spiel auch irgendwie eine 92. Warte mal, guck mal kurz nach. Und ist damit jetzt von der Bewertung her... Also die Reviews haben sich schon überschlagen, würde ich sagen. Das war schon der Wahnsinn. Von der Bewertung her, wenn du jetzt bei Spielen guckst, bei PS4 guckst, ist es, ja, jetzt ist es runtergegangen auf 88. ist runtergegangen auf 88 Durchschnitt, aber ist immer noch eins der besten PS4-Spiele offensichtlich. Wenn man die reinbewertet, guckt das Beste. Also ist nicht Shadow of Mordor auch seinerzeit so extrem hoch bewertet worden? Also ist ja auch ein geiles Spiel. Ich habe mal jetzt in der Zwischenzeit hier bei Polygon auf der Homepage All Reviews angeklickt und man kann die Scores tatsächlich von High to Low sortieren und da muss ich meine Aussage definitiv widerrufen, weil es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Spiele mit der Wertung 10 von 10. Unter anderem so Spiele, namhafte Titel wie Mass Effect 3, Spelunky, Journey, Diablo 3, Persona 4, Golden, Bioshock Infinite, Gone Home, Hearthstone. Ja. Gone Home? Gone Home. Ja, lieber Herr. Also Bioshock Infinite war auch ein tolles Spiel, aber es war halt niemals eine 10 von 10. Es war eine großartige Story, hat mich tierisch gefesselt, aber allein schon wegen der Mechanik würde ich dem Spiel keine perfekte Note geben. Und ja, also das Gleiche ist ja wieder ein Thema, was wir direkt wieder mit aufmachen können. Wertungssysteme. Also, das ist aber dann, glaube ich, ein Thema für sich, weil, ja, weil da, wenn da wir können, diese Büchse der Pandora heute öffnen, ja. Ja, das aber jetzt, dann möchte ich jetzt mal, jetzt kann man kurz dabei sind, möchte ich noch mal kurz die Metascore-Bestlist hier mal kurz verlesen, die ersten fünf Titel bei der PS4. Oh ja. Pass auf. Oh ja. The Witcher 3 Wild Hunt ist das beste Spiel Haken dran. PS4. Haken dran, ganz klar. Danach kommt Shovel Knight. Was ist denn Shovel Knight? Bitte was? Hast du gerade gesagt, was ist Shovel Knight? Shovel Knight. Das ist doch das Indie-Ding. Sören, bitte verlasse diesen Podcast sofort, setze dich an deine PS4 und lad dir Shovel Knight herunter. Das ist doch ein PS Plus Indie-Spiel. Nicht, ne? Okay, jetzt pass auf, es wird noch krasser. Nee. Auf Platz ich lag gerade. Ist Zen Pinball 2, Star Wars Rebels. Sensationelles Spiel. Ja, und dann kommt Batman Arkham Knight und dann kommt Final Fantasy XIV Heavensward. Dann kommt Zen Pinball 2 Portal Pinball und danach kommt Project Cars. Also da, also bevor Project Cars kommt, wird bei mir noch eine Hälfte. Ja, aber Moment, Moment. Project Cars ist doch, das hat doch keine Metascore von über 90. 83 hat das. Ich bin ja schon weit. In über 90 haben nur The Witcher 3 und Shovel Knight. Ja, aber dann sind da nur aktuelle Spiele, glaube ich, aufgeführt. Kann das sein? Nee, Shovel Knight müsste ich jetzt kaufen, das mache ich nicht. Puh, ich glaube, das sind nur die aktuellen Releases. Das sind nicht die All-Time PS4. Sieht nicht so aus. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Aber es ist schon faszinierend, wie teilweise die bewerten. Vor allen Dingen, weil Shovel Knight einen User-Score von 7.6 hat. Also, All-Time High-Score PS4. Metacritic. Platz 1, Grand Theft Auto 5. 97. Echt? Also, dann bin ich auf Schreiben. Ja, das sind, wenn du standardmäßig auf PS4 klickst, zeigt dir den nur die letzten zwei Monate oder so an, oder zwei, drei Monate. Platz 2, The Last of Us Remastered, 95, Haken dran. Ja. Platz 3, Andreas. Bloodborne. Genau, 92. Punktgleich mit The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hab gedacht, jetzt kommt Destiny. Und dann kommt Shovel Knight auf Platz 5. Destiny kommt erst im gelben Bereich, sag ich mal. Destiny könnte sich im gelben Bereich widerspiegeln. Beim schnellen Überfliegen der Top 50 sehe ich es nicht. Überleg mal, die Top 50 der PS4. Gibt's denn welche? Destiny ist mit Abstand das Spiel, was die meisten von uns am meisten gespielt haben. Und ist nicht dabei. Nee. Wo ist es denn? Steuerung F. Destiny. Null Treffer. Was? Oh. Also es ist nicht in den Top 100. Wow. Ach, du Liebe. Jetzt wird's aber albern. Wo wir schon bei nicht Top 100 sind. Destiny, da ist es. Ja. Platz 102. Ja. Score 76. Ey, überleg mal, wir meckern ständig, dass es so wenig Spiele für die oder wir haben lange Zeit gemeckert, jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr, dass es so wenig Spiele für die PS4 gibt und so wenig gute Spiele und dann ist ein Destiny, an dem wir die meisten sich von uns wund gespielt haben, nur auf Platz 102. Was ist denn da bitte los? Ja, das Internet ist ein Arschloch, ey, aber das war schon immer so und wird doch immer so bleiben. Solange so viel Dummheit da umherrennt. Ist das gerade wieder der Versuch einer Überleitung, Mick? Ja, doch schon. Wo wir schon bei Dummheiten sind, wer gibt denn heutzutage noch Geld für DLCs aus? Ach, das war dann die zweite beschissene Überleitung, egal. DLCs ist das Thema. Also meine Meinung ist, gebt lieber DLCs, Leute. Gebt lieber Geld für DLCs statt für Vorbestellungen aus. Das ist wohl wahr, ja. Das ist doch schön. Aber wer von uns hat dann schon Battlefield Battlefront vorbestellt? Ich nicht. Alle. Nee. Nee, nein, ich hab's nicht vorbestellt. Also bringt ja nicht sehr viel. Das ich krieg's auch so. Ja. Also ich kann mich gar nicht dran erinnern, und das wird mit Sicherheit auch nicht der Fall sein, seitdem Spiele auf CD gepresst werden, dass ein Spiel irgendwann mal nicht mehr verfügbar ist. Mhm. Stimmt. Dass ich es mir deswegen irgendwie sichern müsste. Ja, die Zeiten, wobei aber das Ding ist halt. Aber Thema. Genau, da gibt es ja durchaus Kaufanreize, warum man das machen sollte, könnte. Aber das Thema ist ja DLC, das der Mick hier aufgeworfen hat. Das Thema ist ja DLC, ja. Fangen wir direkt mal mit dem größten DLC an. Jetzt bin ich gespannt. Den größten DLC? Der größte DLC der Welt. Aller Zeiten. Quasi steht ganz, ganz weit oben im Guinness-Buch der Rekorde mit noch auf der Beliebtheitsskala? Auf der Beliebtheitsskala, ja, natürlich. Also messen die was anderes da drin. Der Destiny-DLC. Gibt's was Neues? Welcher jetzt? Ja, der nächstkommende. Ist dann der Taken King, meinst du? Der dritte, genau, dann, oder? Ich hab den Namen vergessen, es tut mir leid. Das 40-Euro-Viech. Jo, das ich trau mich da nicht, etwas zu sagen, weil ich habe Angst vor den Kommentaren, die dann unter dem Google Plus Thread stehen werden. Ja, das Thema, das will auch keiner richtig anpacken, ne? So richtig. Nee, also, ja. Ist dann jetzt auch Content dazu? Noch dazugekommen, ist noch irgendwas rausgekommen. Ich habe mich ja nicht mehr informiert seit dem letzten Podcast. Ja, Sie haben jetzt so eine, bei Bungie hat auf jeden Fall jetzt eine Liste rausgebracht, was jetzt in diesem großen DLC drin ist. Ich denke mal, der Grundzug dieser Diskussion ist ja quasi überhaupt DLCs und was dürfen sie kosten und wie viel dürfen sie kosten und was ist noch ein DLC und was ist ein Vollspiel. Und da geht jetzt auf jeden Fall vom Preislichen her auf jeden Fall Bungie und Activision ans Limit. Also 40 Euro für ein DLC fällt mir jetzt keines ein. Euch? Nee, finde ich auch definitiv zu viel. Bungie versucht dann deswegen ja auch gerne das Wort Expansion und nicht DLC zu verwenden, in Anlehnung an Vorbilder wie ja, World of Warcraft und so, wo ja, Expansion-Packs ja durchaus auch preislich in die Richtung gehen. Aber vergleichen wir den Inhalt. Ja, ja, keine Frage. Keine Frage. Naja, über den Inhalt genau kann man bei The Taken King jetzt noch nichts sagen, weil sie sagen, ja, da ist ein Raid drin, da sind Story-Missionen drin, da werden neue Maps drin sein, da ist eine ganze Menge drin. Aber ob ob die Story-Missionen dann nachher in einer Stunde durchgespielt werden können, das wissen wir jetzt noch nicht. Nee, und jetzt zum Beispiel also als Beispiel, Martin hat das gerade gesagt, als Beispiel World of Warcraft, wenn du da eine Expansion kriegst, kriegst du eine komplett neue Welt mit komplett neuen Gegnern, wo du stundenlang 10 Level hast, die du upleveln kannst. Ich weiß es, weil ich habe jahrelang selbst World of Warcraft gespielt. Das ist für mich überhaupt gar kein Vergleich. Sehr, sehr, sehr gutes Thema, denn Destiny, also ich habe mir, nachdem ich die Alpha und die Beta gespielt habe, habe ich mir Destiny direkt mit großem Vorschuss Lorbeeren inklusive des Season Passes für die ersten beiden DLCs gekauft und zu dem Zeitpunkt, also im Grunde kurz bevor das Spiel erschien, bin ich davon ausgegangen, ich bekomme in diesen zwei DLCs dann auch tatsächlich neue Welten geschenkt. Was weiß ich, pro DLC einen Planeten mit völlig neuen Levels. Und das war ja nun mal gar nicht der Fall. Im Grunde bist du dieselben Maps, die du schon 10.000 Mal in Story-Missionen, in Strikes und natürlich in Patrouillen herumgeschwirrt bist, läufst du dann einfach mal in anderer Richtung wieder entlang. Und das fand ich doch sehr enttäuschend, dass man im Grunde gar keine Maps bekommen hat, gar keine neuen Maps. Im Grunde hast du wirklich nur in den Raids mal wirklich neue Areale gesehen, die du nicht schon in den Story-Missionen ständig sehen konntest. Oder? Ja, ein Stück weit schon. Also wie gesagt, die Raids sind mit Sicherheit das Entscheidende und da wird es dann ja auch nochmal kontroverser, weil im letzten DLC, da bin ich ja auch ein bisschen sauer drüber, war ja kein Raid dabei. Also diese Arena ist ganz nett. Wer es jetzt alles kennt, das ist ganz nett, aber es macht schon ich sag mal, nach zwei Wochen keinen Spaß mehr. Also nicht ständig gespielt zwei Wochen, sondern du hast es halt eine Woche gespielt, dann kommt der Reset und dann ist es für mich jetzt nicht mehr, das kann ich hier anders sehen, für mich jetzt nicht mehr so spannend. Sie haben mit dem zweiten DLC halt den Schwerpunkt mit Trials of Osiris viel stärker auf PvP geschoben, was ja auch nicht schlecht wäre, wenn, und da spreche ich jetzt gegen das Spiel, das ich echt am meisten immer noch spiele, wenn das PvP funktionieren würde. Also das wird eher momentan schlechter, als es besser wird. Heute kam ja wieder ein Update, vielleicht haben sie da jetzt mal irgendwas gemacht. Also der Lag und teilweise auch wirklich, dass man merkt, dass die Leute halt Lag-Switch, also irgendwas dazwischen geschaltet haben, der wird halt da halt immer schlimmer. Und das werfe ich ihnen eigentlich vor, dass ich da jetzt viel Geld reingesteckt habe und sie ihr Zeug halt technisch gesehen nicht in den Griff bekommen. Von dem, was man dafür jetzt bezahlt hat, das habe ich ja auch, da gab es ja auch so eine kleine im PGC, so ein kleines fast schon Streitgespräch. So war das eigentlich gar nicht gemeint. Also ich würde es gar nicht, da war jetzt kein Angriff drin gegen jemanden im PGC. Mir ging nur diese Diskussion, sage ich mal, in der Destiny-Community ging mir halt so ein bisschen auf den Senkel, weil die Leute, die da sprechen und die sagen halt, das ist alles scheiße und das ist viel zu wenig, das sind jetzt nicht die Sörens dieser Welt, die das Spiel gespielt haben und sagen, ach nee, das reicht mir jetzt, sondern das sind die Leute, die da hunderte Stunden reingesteckt haben und trotzdem noch die ganze Zeit meckern, riesig viel Spaß damit haben, das auch sagen, aber trotzdem halt irgendwie meckern, dass alles irgendwie zu wenig ist. Und da habe ich eine ziemlich, vielleicht ist die auch blöd, die Meinung, aber meine Meinung ist, und das hat ja auch Andreas schon mal so gesagt im ersten Podcast oder im ersten Nuller-Podcast, wie viel Zeit stecke ich da rein, wie viel Spaß ziehe ich da raus und dann ist es mir das Geld wert. Und so gesehen ist das alles das Geld wert, aber die Frage ist, wo wird es denn gierig? Und gierig wird es für mich bei der Nummer mit Red Bull. Das finde ich irgendwie bisschen unverständlich. Und auch wenn es eine Reaktion auf das Rumgeheul der Community ist, bei diesen 20 Euro für irgendwie, nicht 20 Euro sind sie noch nicht, aber 20 Dollar für irgendwelche Shader und Klassengegenstände. Ne? Und da frage ich mich dann doch irgendwo, hört es jetzt auf oder geht es jetzt los oder wo führt das alles hin? Ne? Und das muss man halt dann dementsprechend sich überlegen. Weg von Destiny mal ganz kurz, auch wenn ich jetzt einen ganz schönen Monolog hier führe, Entschuldigung. Du, ich hab zu Destiny tatsächlich auch nichts mehr zu sagen, weil bei mir ist die Luft raus. Ganz kurz. Das war nämlich auch vom PGC nochmal ganz interessant. Danach, das will ich nochmal kurz in den Raum stellen. Ich fand es spannend, jedes Mal, wenn es darum geht, was zu bezahlen, dann kommentieren halt tierisch viele und alle regt's auf. Als ich mal ein PGC gestellt habe, was haltet ihr davon, dass The Witcher das alles kostenlos macht? Da haben irgendwie zwei Leute plus eins gedrückt und also ich könnte es nicht beschwören. Und keiner, kaum jemand hat was dazu gesagt. Also. Du, Destiny ist ja auch, obwohl viele, so wie ich oder der Sören, mittlerweile schon von dem Zug abgesprungen sind, ist Destiny halt immer noch, ich sag mal, von allen Spielen das Hauptgesprächsthema. Bei uns auf jeden Fall, ja. Ja. Und das ist natürlich auch, also ich kann diese Hassliebe verstehen, dass man so viele Stunden reinsteckt und es trotzdem so viel zu meckern hat, das ist ganz häufig der Fall. Genauso kann ich es nachvollziehen wie andere Leute, die sich dann alles, was Bungie macht, irgendwie schönreden. Das ist dann irgendwie so ein bisschen Stockholm-Syndrom für mich. Aber das ist doch auch typisch, was der Mensch im Allgemeinen macht. Also ich meine, wenn du Fußballfan von irgendeiner Mannschaft bist, dann meckerst du über irgendwelche Entscheidungen vom Trainer doch auch am lautesten, als wenn du dich eigentlich Fußball gar nicht so interessiert. Und trotzdem gehst du jedes Mal wieder hin und guckst dir die Spiele dann an. Also ja. Wenn du so wahnsinnig viel Zeit in Destiny reinsteckst, dann merkst du eben auch, an welchen Stellen das Spiel hakt, stellst fest, es macht dir trotzdem Spaß und meckerst eben, weil du eben auch die Schwächen in dem Spiel erkennst. Genau. Und da größte Stärke, ja. Also was ich jetzt hier an DLCs, es gibt ja, man braucht ja nicht nur Destiny, man kann ja sich ein paar andere DLCs nehmen und dann vergleichen, was bietet mir das Spiel zum Beispiel mit DLCs. Und so wahnsinnig viele DLCs habe ich mir nicht zugelegt. Ich habe bei Dark Souls 2 mir seinerzeit die DLCs geholt. Eben. Da habe ich neue Welten bekommen. Ich habe da deutlich weniger als für das Hauptspiel bezahlt und aber noch ordentlich Content seinerzeit bekommen und war extrem zufrieden mit dem, was ich da seinerzeit bekommen habe. Und ansonsten bin ich aus dem Thema DLCs eigentlich raus. Das ist aber das Gegenbeispiel jetzt, ne? Das du auch gekauft hast, nämlich Battlefield Premium beispielsweise. Da hat man auch an dem Spiel viel Spaß und man kriegt im Grunde genommen ja nur in Anführungsstrichen neue Multiplayer-Maps, oder? Moment, ich finde der Content in Battlefield Premium, auch wenn das, ich sag mal, ein Season Pass mit dem stolzen Preis von 50 Euro war zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, ich bin von dem Content trotzdem absolut überwältigt und wenn man bedenkt, wie viele Maps wir da mittlerweile bekommen haben, die wir spielen und wir spielen das Spiel jetzt demnächst 2 Jahre lang und jeden Montag überlegen wir aufs Neue, Mensch, welches Map-Pack spielen wir denn heute? Weil es sind einfach so unglaublich viele und es sind ja auch keine Scheiß-Maps dabei, muss man ja sagen. Ich meine, klar, das, es waren natürlich auch ein paar Recycling-Maps dabei, die aus Battlefield 3 übernommen wurden. Erstens waren sie gefordert und zweitens waren sie halt auch einfach, sah es halt einfach richtig geil aus, die nochmal in PS4-Grafik zu sehen, mit 60 Frames per Second, mit den zusätzlichen Zerstörungseffekten, die da noch mit drin sind. Super geil. Ja, nee, und, das ist ja völlig außer Frage. Das stimmt und ja alleine, ey, alleine, ich bitte euch, im letzten DLC der Hovercraft-Panzer. Ey, allein dafür musst du ja schon 50 Euro ausgeben. Wie geil ist denn bitte ein Hovercraft-Panzer? Ja, aber das meine ich ja gerade. Ne? Also es ist natürlich, ich finde, es hat sich voll gelohnt. Es lohnt sich halt, weil man so viel spielt und weil man so viel gespielt hat und weil es halt ein cooles Game ist. Aber im Endeffekt kriegst du Multiplayer-Maps. Verstehst du? Und dann muss man jetzt fair sein und müsste sagen, okay, da kriege ich jetzt bei einem Destiny mehr. Ich kriege neue Story-Missionen, ich kriege neue Spielmodis, ich kriege neue Gegner, neues dies, neues das. Aber es ist eine Frage des Anspruchs halt einfach. Also neue ganz ehrlich, bei Destiny hätte ich gern ein paar neue Gegner weniger, ein paar neue Waffen weniger und hätte dafür ein paar neue Maps. Nee, aber also jetzt nicht Multiplayer, ich meine wirklich Singleplayer-Story-Mission, Koop-Maps. Die hast du für die vielleicht eine Strike-Map. Bei Battlefield, da muss ich Sven recht geben, auch nicht bekommen. Du hast bei Battlefield hast du Multiplayer-Maps bekommen, viel. Genau. Und das ist das, was du gerne spielst. Und bei Destiny kriegst du mit jedem DLC 3 neue Multiplayer-Maps. Und zusätzlich noch ein paar Story-Missionen und 1-2 Strikes. Und hast gegebenenfalls in dem einen Pack dann noch den Raid bekommen, in dem anderen kriegst du hier diesen Horde-Modus, könnte man das nennen. Genau. Also genau, den ersten habe ich eigentlich auch noch recht, ich sag mal, jetzt nicht ausgiebig, wenn ich das jetzt mit eurer Spielzeit vergleiche, aber doch komplett, ich sag mal, von vorne bis hinten durchgezockt, den ersten DLC. Bei dem zweiten, da war jetzt bei mir auch die Luft ziemlich raus. Ich habe jetzt jede Story-Mission mal angespielt und den Horde-Modus habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und dann das war jetzt aber auch nur, weil wir es nochmal wirklich gemeinsam zu dritt anwerfen wollten. Ansonsten hätte ich mir nicht schon den Season Pass gekauft, hätte ich mir den zweiten DLC von Destiny sicherlich auch nicht gekauft. Und da muss ich dann auch zu mir selbst sagen, aus dem Fehler habe ich dann auch gelernt. Das war mein erster Season Pass. Und war wahrscheinlich dann jetzt auch mein letzter für irgendein Spiel. Ich meine, ich mache Destiny keinen Vorwurf. Ich hatte eine super tolle Zeit mit Destiny. Ich hatte einen riesen Spaß mit Destiny. Destiny steht und fällt von der großartigen Spielmechanik, was Bungie einfach drauf hat, was Bungie natürlich mit Halo schon bewiesen hat und im Grunde so auch relativ ähnlich in Destiny umgesetzt hat, weil einfach mal den Trigger abdrücken und irgendeinem Alien in den Kopf schießen, das macht halt nach wie vor saumäßig Spaß in Destiny. Statement zu Destiny und weniger DLC. Also wenn wir jetzt Battlefield 4 DLC sagen, das ist die 50 Euro für Premium und da hast du X Maps bekommen und dann vergleichen, okay, was bietet Destiny für 35 Euro, das sind die 2 DLCs, müsste man sehen, ist es jetzt tatsächlich, dass Battlefield so viel mehr bietet und man sagen kann, der Battlefield-DLC ist es wert oder ist besser als der Destiny-DLC? Weiß ich nicht. Mhm. Ja, ich meine, echte Geschmacksfrage. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Wie gesagt, bei Destiny war ich halt einfach enttäuscht, weil ich vielleicht war das die falsche Erwartungshaltung, aber ich hatte zum Zeitpunkt, als ich mir dann im Grunde diesen Season Pass gekauft habe, sprich kurz bevor das Spiel erschienen ist, hatte ich die Erwartungshaltung, dass ich neue Maps bekomme, sprich neuen Planeten. Genau. Also richtig ich weiß nicht, ob Locations genau. Nicht nur im PvP, weil während bei genau, PvP hat mich überhaupt nicht interessiert. Bei also Destiny. Battlefield ist ja das zentrale Spiel, was man online spielt, also was das ist halt die Multiplayer-Schlachten. Klar. Und dann hast du für den Hauptbestandteil von Battlefield hast du dann auch tatsächlich richtig was Neues bekommen mit dem Premium-Pass. Und bei Destiny ist der Hauptbestandteil wären Strikes, Raids und Solo-Missionen und PvP spielt man zwar auch, aber ist nicht so der Fokus drauf. Vor allen Dingen, wenn du die wichtigen Teile wie Iron Banner oder sowas spielst und dann feststellst, da sind die neuen Maps sinnfrei, weil die da einfach nicht gespielt werden. Ja, weil so. Es wieder allen, die das nicht gekauft haben, dann wieder recht machen müssen und wollen. Ne? Ja, genau. Also das bedeutet das. Ne? Also deswegen sind die PvP-Maps, die wirklich neu kommen, mit einem DLC nicht im Fokus. Die Spielzeuge kommen. Und da kann man dann sagen, okay, bei Battlefield gibt es richtig neue Maps, da haben sie sich richtig viel Arbeit gemacht, da haben sie nichts recycelt. Und bei Destiny habe ich persönlich das Gefühl, die Welt, die gibt es ja schon, die überlegen sich ein paar Laufwege für die Monster und in welchem Teil sie jetzt was Neues reinpacken. Und da ist nicht so wahnsinnig viel wirklich Neues dabei. Ja, die These, die da ja schon oft aufgestellt worden ist, ist, dass das die Activision-Handbremse ist irgendwie. Dass die oder dass es alles schon mal drin war oder sowas. Dass die halt viel mehr machen wollten aus dem Spiel und irgendjemand gesagt hat, oh mein Gott, nein, wir wollen doch auch DLCs verkaufen, wir wollen doch auch ein Destiny 2 verkaufen und ihr dürft nicht so viel machen. Ja gut, also, das sind dann natürlich wieder die üblichen Verschwörungstheorien, genau, dass Destiny eigentlich ursprünglich die ersten beiden DLCs eigentlich schon mit im Spiel integriert hatte und man das dann so zerstückelt hat, dass die Story plötzlich keinen Sinn mehr ergeben hat, aber ganz ehrlich, ich finde nicht, dass Bungie vorher schon großartig Story konnte, weil wenn ich mich an Halo 2 zurückerinnere, die habe ich bis heute nicht verstanden, die Story, und die war fast genauso schwer. Ja. Aber vielleicht sollten wir mal, ich meine, jetzt haben wir Destiny doch wieder einen Haufen Zeit gewidmet und über den Battlefield-DLC haben wir uns auch ausgelassen. Genau, jetzt habt ihr euch gar keine Zeit mehr gelassen für den Wolf-DLC. Gibt's ein. Nein, also dass sie das Thema nicht angesprochen hat, war für mich jetzt eigentlich, ich habe mich ja jetzt mal schön bewusst ein bisschen zurückgenommen, um einfach mal den ganzen Spaß hier mal laufen zu lassen. Warum habt ihr denn nicht besprochen, wie es dann ist? Also ich fand das viel, viel schlimmer, was bei Ewolf am ersten Tag abging mit den ganzen Skins von den Monstern kaufen. Und ich finde diese Tendenz eigentlich viel, viel schlimmer als das, was jetzt bei Destiny oder Battlefield über die Season passiert. Du musst die ja nicht kaufen. Genau. Ja, das fand ich nämlich auch. Das waren rein kosmetische Sachen. Bringen dir im Multiplayer überhaupt keinen Vorteil in irgendeiner Form. Es sind Skins. Wenn du Lust hast, dir Skins und Hüte zu kaufen, dann mach das doch. Und wenn du keine Lust drauf hast, dann brauchst du dich doch auch nicht drüber zu beschweren, dass es Skins und Hüte gibt für andere. Genauso wie die Figuren. Du musst die Figuren ja nicht kaufen. Du kannst auch so unheimlich viel Spaß mit Evolve haben, ohne dir irgendwas für dieses Spiel zu kaufen. Weil die Karten zum Beispiel, die kriegst du for free dazu. Die sind kostenlos. Genau. Und das ist der große Unterschied zu Destiny und Battlefield, nämlich der Faktor Gruppenzwang. Wenn du bei Battlefield, der Andreas hat es am eigenen Leib verspürt, wenn du bei Battlefield mit den anderen mitspielen willst, dann brauchst du halt auch die gleichen Karten, wie die anderen haben, weil sonst müssen nämlich alle anderen in der Party oder was weiß ich, dich, auf dich Rücksicht nehmen, weil du vielleicht nur die Basis-Maps hast. Und bei Destiny ist es ja im Grunde das Gleiche. Wir wollen am nächsten Wochenende den neuen Raid spielen. Ach, den hast du gar nicht, ja, dann lad dir den doch mal schnell für 20 Euro runter. Wir ja montags, da sind wir ja nett. Also wir haben den Andreas jetzt nicht gezwungen, dass das irgendjemand denkt, er müsste sich das Premium-Teil kaufen. Ich habe nicht gesagt, dass wir ihn gezwungen haben, aber er ist durchaus dem Gruppenzwang erlegen, würde ich mal behaupten. Ja. Oder, Andreas? Genau. Ja, das ist, also das DLC-Thema, ich denke, das werden wir nochmal aufmachen, wahrscheinlich irgendwann in einem eigenen Podcast und das Ding mal wirklich über 5,5-7 Stunden auseinandernehmen und wahrscheinlich wird es nach dem ersten zu dem Termin kann ich. Zu dem Termin kann ich nicht, da habe ich schon was vor. ich gehe davon aus, dass es nach Battlefront wird das richtig heiß laufen, den ganzen Tag. Also, vielleicht ganz kurz ein Satz zum Abschluss von DLC, um auch mal die zwei positiven Beispiele zu nennen, die mir kurz eingefallen sind, die auch kurz hier eingebracht wurden. Das ist einmal Witcher 3, wo ein Haufen DLC-Content for free mit angekündigt wurde. Und das zweite positive Beispiel hat der Andreas eingebracht, auch wenn es jetzt überhaupt nicht kostenlos war, nämlich die DLCs von Dark Souls 2, wo einfach dir in drei DLCs so wahnsinnig viel toller und wirklich auch neuer Content ohne irgendwie Recycling eingebracht wurde. Es hat einfach einen Haufen Spaß gemacht und wir haben es verschlungen. So, dann bin ich jetzt bei Nummer 3. Und zwar ist Nummer 3, wo wir schon bei Paradebeispielen sind. Project Cars. Nein, Gran Turismo 6, Jungs. Gran Turismo 6. Oh ja. Wird seit ewigen Zeiten unterstützt. Alle Autos sind komplett umsonst gekommen. Es sind seitdem, glaube ich, 7 neue Strecken dazu gekommen und alles for free. Also, und die ballern noch jeden Monat diese Vision Cars raus. Also, das nenne ich vorbildlich. Also, das Spiel ist inzwischen auch über 2 Jahre alt und da kommt immer noch richtig viel Content. Also, das muss man ehrlich mal sagen. Ja. Und, darf ich da ein kleines Aber einwerfen, so als Abschluss? Aber? Die sollen sich doch mal langsam mit dem neuen Teil beeilen. Statt ständig DLCs für den alten rauszubringen, oder? Ja, aber ich meine, das ist ja auch wieder so eine unnötige Aufruf von mir, weil ich sag mal, der neue Teil kommt wahrscheinlich kurz bevor die PS5 erscheint. Ja, ich habe gesagt, GT7 erscheint irgendwann zwischen 2016 und 2060. Also irgendwann da wird's kommen. Und also wenn ich mir von keinem Spiel eine Definitive Edition wünsche, ne? Von dem schon. Also GT6 auf der PS4, mehr will ich nicht. Dann alles andere ist mir egal. Ja, könnte ich auch mitleben. Ja. Könnte ich auch mitleben. Ja. So, jetzt hast du mir aber gerade richtig schön. Der Martin hat mir richtig schön meine gute Überleitung versaut. Aber, oh Mist. Weißt du, da hätte ich. Mach sie doch einfach trotzdem, komm. Jetzt muss ich. Achso, das war beim DLC-Thema war das. Da wären wir ja. Wenn Battlefront, siehst du, jetzt bin ich komplett raus. Ich fange nochmal von vorne an. Battlefront 3, 60 FPS angekündigt. Wisst ihr da was? Ich hab, die Story habe ich überlesen. Wieso steht das hier? 60? Was? Nochmal? Also ach so. Battlefront 3 soll in 60 FPS kommen. Stimmt. Ja, warum denn nicht? Battlefield 4 hat doch auch halbwegs oder recht stabile 60 Frames per Second. Natürlich. Unter dem, ich sag mal, mit dem kleinen Manko, dass es auf der PS4 nur 900p ist und nicht 1080p. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich es jetzt mit anderen Spielen vergleiche, wie zum Beispiel jetzt auch Project Cars, Battlefield, diese riesen Maps, diese riesen Welten mit 64 Spielern und trotzdem geht die Framerate wirklich sehr selten mal wirklich in den Keller und meistens ist es dann, wenn der Server mal wieder einen Schluck auf hat und nicht, weil wenn irgendwie ich, wenn ich jetzt ganz böse wäre, ne, dann würde ich jetzt sagen, naja, aber das ist ja erst seit dem 2.0er Update, ne? So. Also. 14 Tagen so. Naja, nee, das finde ich nicht, aber okay. Wenn ich überlege, wie viele Stunden Martin und ich im Anfangsbildschirm verbracht haben damals, bei den ersten Montagen, also, da hatten wir auch 60 Frames per Second. Also im Startbildschirm super stabile 60 Frames, keine Frage. Aber ich sag mal, grafisch hatte das Spiel jetzt eigentlich die wenigsten Probleme. Das waren ja eher wirklich Multiplayer. Ja, ich habe das jetzt halt nur gelesen und dachte so, war das jetzt neu? Aber ist ja egal. Ich meine, es ist ja auch ein Multiplayer-lastiger Titel. Es ist ein DICE-Spiel. Ja. Warum denn nicht? Das war jetzt einfach eine reine Service-Information für alle, die es noch nicht wussten. Vielleicht war jetzt Battlefield 4 und Battlefield Hardline und eine extrem lange Beta-Phase für Battlefront halt. Also das ist ja wahrscheinlich dieselbe Engine und ja, sehr ähnlich. Ist das jetzt nicht ist es nicht irgendwie eine neue Frostbite-Engine jetzt wieder? Ihr wart doch die E3. Ja, habe ich nicht mitbekommen, dass das eine neue Frostbite ist. Eine aufgebohrte, ja. Okay. Eine aufgebohrte, also, ja, aber es ist noch keine neue Frostbite. Die neue Frostbite, da werden sie sich hüten, das Ding bei einem Battlefront einzusetzen. Da werden sie schön auf das neue Battlefield setzen dann. Vermutlich ja. Also wobei man ja auch sagen muss, also dafür, dass Battlefield 4 ein Release-Titel ist, dass zum Erscheinen der Konsole rauskam, was jetzt fast 2 Jahre her ist, ich finde, es sieht immer noch wahnsinnig geil aus. Also verstecken muss er sich nicht. Ne. Und wenn man bedenkt, wie wahnsinnig groß gerade auch die Maps sind, finde ich es eigentlich umso erstaunlicher. Und vor allem, dass da auch die Framerate so stabil gehalten wird, im Gegensatz zu anderen Spielen. Und die Server sind immer noch voll, das darf man nicht vergessen. Ich zähle die Frames per Second zwar nie mit, aber ich finde es hübsch und ich hoffe, dass Battlefront nachher auch genauso gut aussieht, wie es auf den Videos jetzt erscheint. Und da ist es mir dann nachher wurscht, wie viele Frames per Second das sind. Ob es konstant. Also alles, was unter 30 aber, ist, wird schwierig. Ja. Also Andreas, hast du das Remake von The Last of Us auf der PS4 gespielt? Ja. Okay. Da kann man umschalten zwischen 30 und 60 Frames. Weil viele Leute sagen ja, wo ist denn da der Unterschied? Ich sehe da keinen. Mach das mal. Okay. Probier es einfach mal aus, spiel einfach mal irgendein actionreiches Level vielleicht, wo gerade ein bisschen irgendein Spielstand, wo gerade ein bisschen Action im Gang ist. Spiel's mal für eine Viertelstunde mit 60 Frames per Second und schalt dann mal um auf 30 und dann wirst du erst merken, wie groß dieser Unterschied ist. Also ich bin großer 60 FPS-Fan, weil es einfach unglaublich flüssig wirkt und diejenigen, die behaupten, das menschliche Auge kann nicht mehr als 24 Frames sehen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist einfach ein Riesenunterschied. Es ist ja nicht das, was du mit dem Auge siehst, sondern das sind ganz viele andere Bestandteile, die dann das flüssige Bild ergeben. Da ist es dann schon sicherlich vom Computer her ein gewaltiger Unterschied zwischen 60 Frames per Second, 30 Frames per Second. Wie das nachher flüssig dargestellt wird, das glaube ich schon. Aber das, was ich meine, ist, wenn die Spielerfahrung nachher einfach super ist, dann ist mir das wurscht, wie viel Frames per Second das sind. Ich hoffe, dass sie es so gut wie möglich machen. Und wenn ich eine super Spielerfahrung habe mit 30 Frames per Second, dann sind mir die 60 egal. Aber bei Multiplayer-lastigen Spielen, wie eben Battlefield oder auch einigen anderen Beispielen mittlerweile, da ist 60 Frames per Second eigentlich mittlerweile auch der Standard. Deswegen hat man sich auch dran gewöhnt. Ja. Und man merkt es vielleicht deswegen auch nicht mehr. Womit das erreicht wird, ne? Wenn ich 60 Frames per Second habe und dann Schwarz-Weiß-Bild oder 30 Frames per Second und es ist bunt. Also irgendwo muss es ja nachher gut. Ja. Das kommt. Ja, Hauptsache, das Endergebnis ist nachher passend. Und das Endergebnis wird hoffentlich passend sein. Ne? Es ist halt, wie gesagt, wenn man sich die Videos anschaut von Battlefront 3 vom Spielen her, ist es ja letztendlich wirklich Battlefield in einem Star Wars Setting. Also sie werden ja nicht ganz. Da muss ich ein kleines Veto einlegen. Ich habe mir dann jetzt doch von der E3 auch mal so ein, ich weiß gar nicht von, ich glaube, es war von DICE Direct so ein Video angeschaut und das, was wir uns alle gewünscht haben, dass es im Grunde Battlefield im Star Wars Universum ist, sprich mit Klassen und dem üblichen Levelaufstieg und so weiter, das wird es dort alles nicht geben. Es wird, du hast da jetzt nicht unbedingt dieses Aufstiegs- und Skillsystem, dass du dir irgendwie neue Sachen freischaltest und so. Das ist irgendwie komplett gar nicht der Fall, sondern im Grunde sind alle auf demselben Niveau und die Verbesserung, die sammelst du innerhalb des Spiels durch random Power-Ups ein. Ja, das was mich so ein bisschen an Mario Kart erinnert, wo du durch die Gegend fährst und dann sammelst du irgendeinen Stern auf und dann weißt du erst, ob es dann irgendwie was zum Schießen ist oder ein Schild oder sonst irgendwie was. Und so in die Richtung geht es, glaube ich, so ein bisschen. Ja, du hast schon Stufenaufstiege, womit du dann zum Beispiel Skins und sowas freischalten kannst. Ja, Skins. Zum Beispiel. Die lebenswichtig sind für so ein Spiel. Also was zum Beispiel Power-Ups, da haben die zum Beispiel... Waffenfreischalten und sowas nicht? Oder? Entschuldigung, das gar nicht. Also auch, man weiß, glaube ich, auch noch nicht allzu viel dazu, weil DICE sich zum ersten Mal bei einem Spiel erstaunlich zurückhält. Ja, warum denn bloß? Wir haben ja bald die Gamescom und ich vermute mal... Battlefield 4 Start, ja. Und dem Battlefield Hardline Desaster hält man sich jetzt mal zurück. Das ist ja eine Verwunderung. Ich würde sagen, hoffen wir einfach mal, dass es zur Gamescom ganz viele neue Erkenntnisse gibt, wenn dann nämlich auch mal der eine oder andere Endkonsument Hand an das Spiel anlegen darf. Also ich weiß gar nicht, ob es der Fall ist, ob es eine spielbare Demo geben wird, aber ich werfe es jetzt einfach mal in den Raum. Sogar schon eine Closed Alpha? Also irgendwie gibt es doch YouTube-Videos und so schon in den Raum. Ja, die gab es sicherlich schon, ja klar. Ja, genau. Die läuft jetzt gerade auch in dem Moment. Aber nicht bei uns. Ich weiß. Die ist closed. Du musst halt eingeladen sein. Mhm. Ja, wir ja anscheinend nicht, sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und. Was erlauben die sich eigentlich? Mal wieder irgendwas Dummes bereden über 2 Stunden. Mit Battlefront spielen wir alles. Ja, wenn wir Battlefront, dann würdet ihr uns jetzt nicht hören. Aber ihr würdet Glück. Wenn Battlefront rauskommt, werdet ihr uns auch. Freunde, zum Glück haben wir Rocket League, um diese Zeit zu überbrücken, bis Battlefront erscheint. Was übrigens bei mir jetzt gerade vollständig runtergeladen ist. Herrlich. Dann sollten wir aufhören. Ich würd sagen, wir läuten mal das letzte Thema ein, lieber Mick, damit wir dann noch eine Runde Rocket League spielen können. Ja, dann läuten wir das letzte Thema ein. Welches ist denn jetzt das letzte? Hier, das, genau das. Gehen wir mal ins PGC rein. Das PGC, kennt ihr alle, ist ja unser berühmter Club der lustigen Gentlemen, die inzwischen auf 199 Mitglieder angewachsen ist. Und das letzte aktuelle Mitglied, was sich jetzt heute vorgestellt hat, oder gestern, ich weiß es gar nicht, war der gute Hermann aus Russland. Und genau, wir Hermann aus St. Petersburg. Immer internationaler. Cool. Wir haben Russland, Kanada, Österreicher, Sachsen, Thüringer, Ostdeutsche wie mich, die aus dem Norden kommen, Süddeutsche. Also wir sind eigentlich komplett vertreten. Amerikaner fehlt noch. Aber gut, irgendeine Minderheit müssen wir auch noch finden. Haben wir den Kanadier erwähnt? Ja, klar, den guten John, den dürfen wir doch nicht vergessen. Das fand ich schon sehr cool, dass wir jetzt hier auch einen Lehrauftrag haben. Dass er über unseren Podcast versucht, sein Deutsch zu verbessern. Hermann, Grüße an dich. Wir sind die Falschen dafür. Das wird ganz schwer in die Hose gehen, mein ganz, Lieber. Ganz böse, ja. Ja, damit haben wir noch eine weitere Anfrage. Dann könnten wir gerade jetzt, just live in diesem Moment, auf 200 Mitgliedern kommen. Doch, wir könnten exakt heute, jetzt, genau in diesem Moment 200 Leute werden. Sollen wir es tun? Wer möchte es machen? Ich drücke auf den Knopf. Ich bin viel zu nervös dafür. Wir nennen keine Nachnamen. Pascal im PlayStation Gentleman Club 3, 2, 1, 0. So, und die Begrüßungsmail kriegst du diesmal per Podcast. Trag dich doch bitte auf unsere Liste ein, die findest du direkt am angepinnten Beitrag. Ebenso hörst du dir jetzt alle Podcasts an, die wir jetzt, also die letzten 5,5 Stunden besprochen haben. Hast du jetzt. Und zwar ohne Spulen. Ohne Spulen, komplett. Du musst alle Hidden Tracks musst du hören. Dann machst du natürlich, wie es sich gehört, eine gescheite Vorstellung. Addest uns bitte alle konsequent in deiner PSN-Liste und stellst ein Foto von deinem Zockerzimmer bitte rein unter dem PGC Living Room und dann hast du ganz viel Spaß mit uns. Möchte noch hier irgendjemand irgendwelche Drohungen rausschmeißen so oder? Nee, ich glaube, das hat gereicht an Drohungen. Das ist okay, das passt, ja. Ja, liebe Gentlemen, wir sind jetzt exakt 200 Mitglieder. Perfekt. Gratulation. Fassbar. Und das wird herzlichen das Glückwunsch. War nicht geprobt, das konnte man nicht vorausberechnen. Großartig. Wo wir schon bei großartig sind, ist das Wetter ist doch großartig, oder? Ich meine, gut, wenn ich jetzt rausgucke, ist dunkel, außer Laterne leuchtet, aber ist doch schön. Das Problem ist einfach nur, was macht man? Konsole mit rausnehmen und Beamer zocken? Oder wie macht ihr das? Geht in den Keller? Ich oder zockt ihr vielleicht gar nicht? Oder zockt ihr gar nicht? Geht ihr schwimmen? Macht ihr mal soziales Leben? Also dieses, das sind die Menschen in dem Park. Also eigentlich muss man doch die Frage stellen, was habt ihr letzte Woche noch gemacht? Denn zurzeit ist das Wetter mal wieder richtig bescheiden. Zumindest hier in Norddeutschland. Nee. Bei uns in NRW ist es momentan auch relativ kalt. Also im Vergleich zu letzte Woche hatten wir knappe 40 Grad in Duisburg zwischendurch, was nicht so geil ist. Und in Neuss war es ähnlich heiß. Und jetzt sind wir irgendwo bei 19, 20 Grad. Also es ist... Da freue ich mich ja, dass ich morgen nach Duisburg fahre. Herrlich. Ja. Weil hier die Hitze, die in Süddeutschland, die geht mir allmählich auch gehörig auf den Sack. Also das waren jetzt wirklich immer knapp 40 Grad. Seit gestern ist es wirklich angenehm, weil die Temperaturen unter 30 Grad gewandelt sind. Also so richtig schöne, sommerlich angenehme 24, 25 Grad. Sagenhaft. Aber um auch mal auf das Thema zurückzukommen, was du da aufgegriffen hast. Also ich bin bei Sommerwetter teilweise dann doch schon sehr nervös, wenn ich zu Hause sitze, muss ich gestehen. Mich treibt es dann immer nach draußen, sei es jetzt Sport treiben, mit Freunden weggehen, ins Schwimmbad gehen, was auch immer. Aber die letzten Tage, wo es dann wirklich so extrem bullenheiß war wie 38 Grad, da hatte ich auch gar kein Problem, mich einfach zu Hause zu verkriechen, die Jalousien runterzumachen, den Beamer einzuschalten und einfach mal eine Runde PlayStation zu zocken, weil es draußen eh viel zu heiß war. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, richtig. Das geht auch vielen so. Also ich war halt überrascht zu sehen, als dann wirklich, wann war denn das, wo es so richtig heiß war? Irgendwie Samstagmittag habe ich irgendwie mal, da war ich unterwegs und dann war es richtig heiß. Ich habe mich totgeschwitzt und habe dann wirklich irgendwie gesehen, dass über 20 Leute im PlayStation Network auf meiner Freundesliste online war. Also von daher ist der Hörmer definitiv nicht alleine damit. Also das waren überraschend viele. Und in meiner komischen WhatsApp-Gruppe, Grüße, wo es halt um das mit D geht, da haben auch alle geschrieben, ja, wir machen dies, wir machen das. Tatsächlich, das sind immer Leute, so die bescheuert. Es ist super Sonnenschein draußen. Aber dieses Verstecken, das geht scheinbar vielen so. Ja, das ist auch, manchmal hat man das Gefühl, wenn das Wetter, also erst sagt man, das Wetter ist zu schlecht, ich spiele jetzt an der Konsole, und dann hat man manchmal das Gefühl, jetzt ist das Wetter zu gut und ich spiele an der Konsole. Ich weiß nicht, ob das manchmal nur Ausreden sind, um daddeln zu können, oder ob das tatsächlich dem geschuldet ist, dass man draußen zerfließen würde. Wie ist das denn bei dir? Der spielt ziemlich viel jetzt. Das Gefühl habe ich auch. Ja, der Andreas zockt ganz gut hier. PvP Eisenbanner war er voll dabei, viel konsequenter als ich. Ja, so ein bisschen genötigt von Dodo. Und ansonsten, ich gehe recht viel raus. Hab aber auch den großen Vorteil, dass ich in Spuckreichweite zur Ostsee wohne, ne? Und das bedeutet, also ich habe keinen langen Weg bis zum Strand und kann dann auch schnell wieder an der Konsole sein. Und dann lobe ich mir mein kühles Kellerzimmer. Ja, herrlich. Herrlich. Also ich versuche, kann dazu auch was sagen, weil ich versuche mich im Sommer mir keine neuen Süchte zuzulegen. Also es wäre jetzt, viele Leute, die ich so kenne, fangen jetzt die Elder Scrolls Online an. Und ich habe eine ganze Weile mit mir gekämpft, aber ich habe davon Abstand genommen. Also ich werde es mir, es kann immer noch passieren, dass irgendwie alle sagen, ey, wir zocken das und mach doch mal mit. Und ich dann irgendwie sage, ja, okay, mache ich. Aber zurzeit bin ich so, nein, ey, ich will nicht im Sommer, wenn draußen gutes Wetter ist, wieder so ein Spiel haben, was mich einfangen kann. Ne? Mit Destiny spiele ich immer noch gerne, aber da bin ich so ein bisschen, also das ist keine Sucht mehr. und von daher, das will ich jetzt nicht anfangen. The Witcher ist super cool beispielsweise, hat mich aber nicht so eingefangen. Also keine Ahnung, vielleicht bin ich auch mittlerweile mehr der Typ, der Koop und Multiplayer spielt. Und Batman habe ich tatsächlich de facto wirklich absichtlich ein Stück weit beiseite gelegt. Aber das kann ich gut nachvollziehen, weil bei mir ist es im Grunde auch so, dass ich jetzt so bei der Hitze und bei dem Wetter eigentlich so lieber kurzweilige Sachen spiele, wie mal eine Runde Project Cars, dass ich mal eben ein Rennen fahre, oder auch dann Rocket League, wenn es spät abends dann doch mal angenehm kühl draußen ist, dass ich mich dann einfach in die Hängematte fläze und noch eine Runde auf der Vita zocke, was halt einfach dann auch wieder Spaß macht, so, weil man dann das Draußensein und das Spiele spielen irgendwie dann doch miteinander verbinden kann und dann muss man beidem gegenüber kein schlechtes Gewissen haben. Bei mir ist das erst so, wenn ich nichts vorhab, dann zocke ich auch gerne mal. Die Tage gibt es halt, da hat man einfach nichts auf dem Zettel. Bei mir ist es in der Woche oft so, dass ich da abends oder in der Woche habe ich abends oft nichts vor. Dann kann das gut mal sein, dass ich dann nachher arbeite, habe ich dann meistens keinen Bock, noch irgendwie groß was zu machen. Und dann kann das ganz gut sein, dass ich halt eher zocke. Und am Wochenende habe ich meistens dann auch was vor. Also dann ist es nicht so, dass ich da jetzt sage, oh, ich muss hier jetzt stundenlang irgendwie vor Konsole hängen. Dafür ist mir die Zeit dann auch zu schade. Also Zocken soll ja auch irgendwo noch ein bisschen Genuss sein, in meinen Augen. Und ja, das ist dann eher entspannt. Okay. Ja. Dann hätten wir das Thema auch zum Abschluss gebracht. Irgendwie hat Mick noch gar nichts so gesagt, oder? Mick, hast du ich war kurz weg. Ich habe das für später. Ich habe Rocket League gespielt. Mein Bruder war gerade sehr spontan und meinte, hör mal, ich bin in 20 Minuten da. Ich so, hör mal, du hast gesagt, du wolltest. Wieso sagt er denn zum Hör mal, er ist in 20 Minuten da? Weil wir Brüder sind. Haben wir keinem gesagt, das ist geheim. Scheiße. Jetzt habe ich uns verraten, Martin. Egal. So. Ja, das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, aber wir sind ja auch schon durch. Aber ich sage nochmal kurz, wie ich es im Sommer halte. Es ist bei mir diesen Sommer ein bisschen stressig, auch arbeitstechnisch gesehen. Ich komme relativ wenig zum Zocken und wenn ich dann mal das Wetter genieße, dann habe ich meistens auch keine Konsole dabei. Also das hält sich bei mir alles ein bisschen in die Waage. Keine Konsole im Freibad, Amateur, echt. Ich gehe hier doch nicht ins Freibad, du willst mich doch veräppeln. Ich komme von der Ostsee, ich gehe hier doch nicht in diesen Pipi-Tempel, ey. Hau mal ab. Nee, wird nicht passieren, ist nichts für mich. Schönes Wetter immer gerne, wobei ich halt immer sagen muss, gerade wenn hier in NRW schönes Wetter ist, vermisse ich umso mehr die Heimat und mich hier irgendwo auf eine Wiese zu legen und den Kindern beim Pipi machen zuzugucken. Nee, das ist nicht so für mich. Also ich packe mich dann lieber bei uns jetzt auf einen schönen Balkon und trinke mir einen Kaffee und dann lese ein Büchlein oder schaue auf mein Smartphone mir irgendwelche anderen Sachen an. Mhm. Das war's dann. Ja, so. Dann jetzt das letzte schöne Thema. Nach einem gefühlten 2 Stunden können wir das dann auch mal anschlagen. Hast du gesagt, nach gefühlten 2 Stunden? Sind es 2 Stunden? Ist ein bisschen mehr. Aber oh, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Also, 2,5 Stunden ist alles im grünen Bereich. Gehen wir mal ein bisschen drauf ein, was so nächsten Monat passiert. Nächsten Monat ist ja ein ereignisreicher Monat, der August. Das heißt, es gibt wieder hoffentlich viele schöne Sommertage oder auch nicht. Aber es kommen ja auch ein paar Spiele raus. Im berühmten Sommerloch, was ja dann eigentlich auf der, ja, viel mehr Sommerloch geht eigentlich nicht als August, oder? Ja, aber ich sag mal, wenn man sich das Line-Up anschaut, dann ist das gar nicht so schlecht, ne? Findest du? Wenn man jetzt mal Gears of War das Remake rausnimmt, was ja auch für uns PS PlayStation-lastige Podcaster nicht so relevant ist. Ja. Warte mal, ich mach mal kurz viel kommt da nicht. Kleinanzeigen auf und überleg, ob ich noch PS PlayStation 4 Podcaster bin nach Gears of War ein Remake. wir haben leider noch nicht den 20.06. lieber Woody, aber ich frag dich trotzdem, hast du schon Teso gekauft? Nein, habe ich doch gerade gesagt. Du hast nicht. Ach, da war der nicht da. Ist doch eingeschlafen. Ist nicht so schlimm. Nein, ich vermeide es tatsächlich aktiv. Ja, also, dass mich kein Zombie-Modus dazu führt, in einen Spieleladen zu gehen, das Spiel zu kaufen. Also, es ist Sommer, es ist nicht die Zeit für neue Süchte. Nach dem 20.06. wäre es unfair. 20.06.? Ja, die Deadline habe ich, 20.07. war ja, ne, 20. muss ich ihn Woody fragen. Egal. Ja, was kommt denn im August so Schönes? Ich guck mal, so für die PlayStation habe ich ja jetzt hier so ein paar Titelchen rausgeschrieben. Until Dawn, das Ding, was eigentlich schon vor gefühlten 10 Jahren rauskommen sollte, für die PS3, kommt jetzt endlich auf die PS4. Gott, ja. Was haltet ihr davon? Könnte ich mir holen. War das mal sehen. Slasher-Ding? Ja, genau. Das ist, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Gemischt mit Scream, gemischt mit allen schlechten 90er-Jahre- und Teenie-Horrorfilmen. als Spiel. Ich habe halt lange kein Survival-Horror mehr gespielt. Das letzte war halt mal kurz PT und ich hätte jetzt langsam mal wieder Bock drauf. Aber ist das also, Until Dawn nicht eher so ein Heavy Rain Schnetzel Spiel? Heavy Rain? Heavy Rain ist ja auch sehr story-basiert. Auch ein schönes Crossover. Und mit sehr viel Quicktime-Events und noch sehr viel mehr Videoszenen. Und das, was ich so gesehen habe und davon gehört habe, soll das Spiel in die Richtung gehen. Ja, das sah alles relativ gescriptet aus bis jetzt. Ich habe aber auch, lustigerweise habe ich jetzt eigentlich gedacht, man sieht auf der E3 noch ein bisschen, also vom Showfloor her, ein bisschen was Bewegtmaterial, weil das letzte, was ich davon gesehen habe, war auf der Experience, glaube ich. Und das ist ja nun auch schon über ein halbes Jahr her. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rauskommt. Also es ist so erstaunlich ruhig geworden um das Spiel jetzt wieder und was mir ein bisschen zu denken gibt. Ich meine, für mich ist es eh nichts. Ich als Schissbox, ne, bin da sowieso schon mal raus. Kommt denn noch was Erwähnenswertes im August raus? Ich habe nicht viel gesehen, was für mich jetzt interessant wäre. Für dich? Madden NFL. Ja, danke. Also nee. Ich habe gerade was gefunden, ne? das müssen wir noch mal kurz besprechen. Jetzt die haben ja heute eine riesen Meldung rausgebracht, dass sie den Preis gesenkt haben für, wie heißt nochmal das Spiel, das wir alle hassen? Warte. Destiny? Nee, nicht Destiny. Habe ich schon gelöscht. Ich habe mich so dafür stark gemacht, ihr wisst, worüber ich rede. Evolve! The Order! Ja, das ist natürlich ein Riesen. Die haben den The Order-Preis auf 30 Euro gesenkt. Was sagt man eigentlich dazu? Im PSN oder was? Ja, warte, ich glaube sogar. Warte, jetzt muss ich mal eben. Ich bin da gerade sogar in der PS4. Jetzt muss ich mal gucken, ob das im PSN ist. In der PS4 bist du da rein. Da ist doch jetzt mehr Platz in der PS4, weil die doch die Bauteile verkleinert haben. Liebling, ich habe den Woody geschrumpft. Also ich kann zu The Order nichts sagen, weil ich hab's nicht gespielt, aber die Meinungen waren ja alle recht eindeutig. Ja, wie gesagt, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich habe es ja am Anfang tatsächlich noch verteidigt, als es dann irgendwie vorbei war, bevor es überhaupt angefangen hat, habe ich mich dann nicht mehr getraut, im PGC noch was Revidierendes zu schreiben. Also jetzt gucke ich nochmal kurz nach, The Order 1886, ja, auf 40 Euro haben sie es Hätte selbst wenn das Ding 10 Euro kosten würde, das ist mir immer noch komplett egal. Ne? Also das ist kein Spiel für mich. Also für 10 Euro würde ich es mitnehmen. Ja, nee, aber mal geil, ne? Weil ich glaube, dann heißt es ja eigentlich, wenn ich mich nicht irre, dass es auf 30 Dollar gesenkt haben in USA, wenn ich mich nicht irre, wenn ich jetzt nicht Mist rede. Und in Deutschland auf 40 Euro, das kann ja fast nicht sein. Naja, egal. Muss ich gerade eben nochmal einwerfen. Also, weil dieses Spiel zu senken, ja. Also das ist wirklich... Das können sie auch bald verschenken über PS Plus. Ja, das wäre mittlerweile echt ein PS Plus Spiel. Also das haben wir schon mal bis Dezember sind wir schon mal ausgebucht mit PS Plus. Also ich finde, wir haben ein paar tolle Vorschläge erarbeitet und wir sollten sie heute noch dem Shuhei Yoshida zuschicken. Ja, machst du das dann nachher, Martin? Ja, genau. Der Shuhei Yoshida, der ist ja momentan auch sehr mitteilsam. Ne? Shuhei Yoshida hat... die Platin-Trophäe in Bloodborne und die hat er, glaube ich, schon seit 2 Monaten, der Gute. Was? Ich habe einen riesen Respekt vor dem Mann. Alter Schwede. Habe ich allgemein. Der kann alle PlayStation 2, 3, 1 und 4er Spiele umsonst haben. Also vor dem Mann kann man nur Respekt haben. Und hat alle Konsolen, habt ihr dieses geile Nintendo PlayStation-Ding gesehen? Das Fake meinst du? Ja, das ist ja nicht richtig. Das ist ja doch nicht so ganz so, wie das da geschrieben wird bei uns im PGC auch. Schön, dass wir es nochmal aufgreifen. Leute, 2 Stunden 34. Ja, ich denke auch gerade schon, mein Bruder fährt gleich ohne mich. Aber guck mal, dann haben wir da was fürs nächste Mal. Dann kann Woody sich schon mal... Vielleicht gibt es dann auch schon neue Erkenntnisse bis dahin. Also wenn es das Ding ist, ne, dann und das wirklich ein Dachkellerfund ist, dann würde ich den Typen doch gerne spontan erschießen. Ne? Also das ist. Also für mich war ja die Referenz, dass der liebe Tom Phobos als der begnadetste Retro-Sammler und seltene Konsolen-Kenner überhaupt, noch nie von diesem Gerät gehört hat oder es gesehen hat. Da war ich schon misstrauisch. Ja, aber das ist ja letztlich, also misstrauisch weiterhin, keine Frage. Aber Yoshida hat ja zumindest bestätigt, dass es mal so ein Gerät gegeben hat. Ja, das hat er bestätigt. Okay. Das hat er gesagt. Also es gab so ein Gerät, aber er würde nicht enthüllen wollen, ob es jetzt das gewesen ist. Okay. Ja, ich weiß das auch. Weil er es nicht weiß. Ja, und weil der eBay-Preis danach wahrscheinlich irgendwo jenseits der sechsstelligen Nummern... Na, das vielleicht nicht gerade. Ja, also das Ding, wenn der... Ne? Nee, das jetzt ist schon tatsächlich so. Also wenn der es bestätigt hätte, dann wäre es abgegangen wie die Hölle. Ja. Das auf jeden Fall. Und das ist sechsstellig tatsächlich realistisch, glaube ich. Ja, also verkaufen würde ich das Ding sowieso nie. Also bin ich mal ehrlich. Ich nicht. Ich würde sofort verkaufen. Ja, und würdest dir wahrscheinlich dreimal Teso kaufen. Ne? Also neben... Until Dawn und Madden NFL 16 und Gears of War, gab es da jetzt noch irgendwas im August? Die Dishonored Definitive Edition. Dürren, wie heißt das Wort? Hast du schon ganz gut ausgesprochen. Die definitive Edition. Hast du definitiv gut ausgesprochen. Das heißt, das ist die definitiv letzte Edition, die es davon geben wird. Hoffentlich. Achso, ich dachte, das wäre die definitiv beste Edition davon. Nochmal, ja. aber hier, Martin, jetzt nochmal an dich, weil du jetzt das erste Mal dabei bist. Hast du Dishonored gespielt? Oder Dishonored vielmehr? Hast du es gespielt? Nein. Warum hat es denn kein Mensch gespielt? Also jedenfalls bei uns jetzt zumindest nicht. Das wäre jetzt mal ein Aufruf an die Community, was zu diesem Spiel zu schreiben, weil es wurde ja hochgelobt. Also alle haben gesagt, es ist tierisch geil. Aber ich kenne keinen, der es gespielt hat. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es auf den Tag genau herauskam, aber ich habe so irgendwie im Hinterkopf, dass es irgendwie schon zum falschen Zeitpunkt rauskam, wo man so eine gewisse Spieleüberflut mal wieder hatte. War das nicht so ein Zeitpunkt, wirst du irgendein Dark Souls gespielt haben, Hammer? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Kann dir jemand sagen, der es gespielt hat? Du? Nee, Jan hat es gespielt. Ja, dann müsste Jan mal... Wo ist der eigentlich? Der sagt ja gar nichts, der Jan. Nee, der ist auch heute nicht dabei. Ach so. Das fällt dir früh auf, Martin. Wieso sagt der Jan eigentlich nichts? Redet der nicht mehr mit mir? Was soll der Scheiß? Okay. Kann der sich ja. Neben den August-Releases haben wir ja noch eine ganze Menge Juli vor uns, bevor der Monat zu Ende ist. Was kommt denn im Juli? Ja, pass auf. Mick, morgen ist der 10.7. Und da kommt raus F1 2015 von Codemasters. Du, ich bin seit Formel 1, weiß ich nicht mehr, raus. 2003. Ich glaube, ja. Das war bei mir auch der Fall, ja. Und ich bin, normalerweise würde ich es auch in Erwägung ziehen, aber ich bin mit Project Cars noch so dermaßen ausgelassen und ich bin so auch so überaus glücklich mit Project Cars, weil es halt eine richtig schöne Hardcore-Simulation ist, die überhaupt keinen Spaß versteht. Deswegen kann ich gerade auch die Spielzeit, die ich für Rennspiele momentan aufbringen kann, gar nicht noch mit einem anderen Spiel teilen. Ansonsten würde ich es in Erwägung ziehen. Ja, also seitdem... Oder? Genau, ich meine Drive Club. Ja, genau. Das Spiel, also Drive Club. Seitdem Psygnosis nicht mehr dabei ist, ne? Das ist oder wie hießen die Jungs von damals noch? Ja, Psygnosis, genau. Ja, seitdem die das nicht mehr machen, bin ich sowieso raus. Und seitdem Codemasters das macht, bin ich noch mehr raus. Aber ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich aus der Formel 1 rausgewachsen oder so. Wobei Codemasters ja jetzt keinen schlechten Namen bei Rennspielen hat. Nein. Also das mag wahrscheinlich immer noch ein super Spiel, aber ich komme halt nicht mehr klar. Und wenn ich jetzt diesen Lewis Hamilton sehe, ne, diesen glattgeleckten, egal, ich werde schon wieder hier böse. Neben aber müssen wir noch ein Spiel ansprechen, oder? Ja, wir müssen vor allem noch zwei ansprechen. Oder noch zwei, aber eins ist ja zu diesem Thema hier Definitive Remaster mich am Arsch. Genau. Und neben der im August erscheinenden GOW Ultimate Edition kommt im Juli die GOW 3 Remastered raus. Für PS4. Jetzt bin ich schon wieder komplett raus. God of War. Ja, ich weiß, genau, was nicht, GOW ist. Ach so, das andere GOW. Ach. Das andere GOW. Das GOW, was man immer namentlich nennen durfte, während das andere GOW ja lange Zeit zensiert war und viele Leute in Deutschland gar nicht wussten, wovon die Rede war, wird, wenn man von so sein, Gears, ne, of War. Also es wird das, nein. Doch, die GOW. Also ich habe jetzt gelesen, dass die GOW, logischerweise ist ja auch nur, ist ja auch, also Gears of War, um das nochmal beim Namen zu nennen, wird wohl Ultimate Edition, kann ja eigentlich auch gar nicht in Deutschland rauskommen. Wird es auch nicht. Aber Moment, sind die nicht nachträglich wieder vom Index verschwunden? Nein. Das wäre mir. Dann dürfen wir den Namen eigentlich gar nicht hier in einem deutschen Podcast in den Mund nehmen, oder? Dann kommen wir zu Gears of War 3. God of War. God of War 3. Oh meine Mann. Ja, also vielleicht einfach nur die kurze Frage: Hat jemand vor, es sich zu kaufen? Nein. Will es jemand spielen? Ich habe heute den Grafikvergleich gesehen. IGN macht ja mittlerweile eigentlich nichts anderes mehr, gefühlt, bei Videospielen, als Grafikvergleiche zwischen normalen Editions und Definitive Remastered Editions. Und heute. Ja, und natürlich auch gerne Grafik- und Framerate-Vergleiche zwischen den beiden Major. Genau, das können sie ja auch sehr gut. Das stimmt, das können sie auch sehr gut. So, wo man denn bei Batman zum Beispiel haben sie es gemacht, da sah man ja mal so, also da musste man schon mit der Lupe rangehen und einem 40 Zoll High-End-Screen und dann konnte man während deren Videoqualität nichts erkennen. Und bei God of War 3 ist das, fand ich irgendwie sichtbar, aber irgendwie kein Grund, ein neues Spiel zu kaufen. Bei God of War 3 war nämlich auf der PS3 mit Sicherheit einer der grafischsten, am schönsten Titel, wie ich die ausgesprochen habe. Ja, wobei, also ich, ja, und selbst wenn es jetzt grafisch nochmal eine Offenbarung wäre, ich persönlich würde es mir nicht holen. Nicht, weil ich kein Fan der Serie bin, ganz im Gegenteil, aber ich habe mich irgendwie dran rumgespielt, würde ich sagen. Ja, also ich würde sagen, God of War 1, 2, 3 gespielt, 4 habe ich dann nicht mal mehr gespielt, weil ich da immer noch von den drei Teilen übersättigt war. Ich habe auch 1 und 2 nochmal auf der PS3 gespielt, das heißt, ich habe da schon mal Remastered-Versionen gespielt und irgendwie ich habe einfach irgendwie keine Lust mehr, mit Ketten auf antike Monster einzuprügeln. Lustigerweise ist das ja auch irgendwas, was eigentlich davon profitiert, dass die Grafik nicht so gut war. Ne? Also viele Figuren auf dem Spielfeld und so weiter. Ich weiß nicht, also ich kann mir das auch, das brauch, ich weiß nicht, was man wirklich noch braucht heute, dieses Spiel. Aber da werden wir jetzt, da werden wir wahrscheinlich richtig viel Schläge kriegen. Ja, und dann gibt's von einer Spielserie, die bei uns in der Community ja durchaus beliebt ist, auch noch einen neuen Teil, der an mir völlig vorbeigegangen ist. Ja, genau. Destiny Awesome Level Max Illusion. Nein, also am 14.07., sprich nächste Woche Dienstag, jetzt bin ich gespannt, erscheint was du da raus hast. Trials Fusion Awesome Level Max. Achso. Keine Ahnung. Ja, da kommt völlig an mir vorbeigegangen. Zum Beispiel, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe ja Trials nie gespielt und weil es aber jetzt, und da mal all Grüße hier an den Hobbs und an den Holle, die ja den ersten deutschen Videospiele-Podcast machen, die haben das besprochen. Danke für die Podcast. Werbung übrigens nochmal. Ja, das, danke für die Werbung und deswegen jetzt hier auch zurück, wenn auch sehr spät, nach fast 2,5 Stunden. Nach fast 2,5 Stunden, genau. Das habe ich gar nicht gecheckt. Also da kann man irgendwie Einhörner reiten in diesen neuen Trials Fusion. Oh Gott, ey. Halt was? Awesome ist. Da kann man irgendwie Pferde durch die Gegend steuern statt Motorrädern. Hast du gerade gesagt, dass Einhörner reiten awesome ist? Alter. Nee, wegen ja, das Spiel heißt awesome so. Trials Fusion Awesome Level so. Max. Also ich fand es gar nicht awesome. Aber es ist scheinbar awesome. Also laut denen auf jeden Fall. Ja. Also das Spiel erscheint für den PC, die PS4 und die Xbox One. Mhm. Also bei mir gar nicht. Ist bei mir gar nicht, nicht aber was den Sören extrem freuen wird, was. Andreas? Nochmal, Andreas? Bisher ist von all diesen tollen Spielen, die ihr genannt habt, die jetzt im Juli und August rauskommen, nicht einer dabei, bei dem ich irgendwie geflasht bin. Aber deswegen aber kann man diese Spiele. Der jetzt kommt. Der, nee, ich glaube, der Sören, was der auch Sören immer er sagt. Instant in diesen Titel verliebt. Die Schlümpfe. Für 3DS. Es kommt nämlich was raus, haben wir beide auch sehr, sehr, sehr drüber gelacht im Podcast. Das Rory McIlroy PGA Tour kommt raus. Pflichtkauf, Leute. Pflichtkauf. Was ist das? Golf? Rory McIlroy. Ja, ja, genau. McIlroy. Der Tiger Woods Nachfolger. Ach so. Ja, ja, weil er zu viel schweinische Sachen gemacht hat, muss es ja einen neuen Headliner geben und das ist Rory McIlroy. Ja, das liegt, glaube ich, aber nicht nur an den schweinischen Sachen, sondern auch wirklich an der sportlichen Leistung in den letzten Jahren. Ich meine, ich bin jetzt kein großer PGA-Tour- oder Golfverfolger, aber ist Tiger Woods irgendwie in der weltlangen Liste noch relevant? Ist der? Ich dachte, der wäre irgendwie völlig raus, ja, völlig von der Rolle oder so. Ein bisschen was, aber nee. Ja, schon klar, aber der muss aber halt die ganzen Prozesstermine wahrnehmen. Und ach, ja, okay. Interessiert einen von euch die Golfspiele noch? Also ich weiß, früher auf der Xbox habe ich sie eigentlich ganz gerne gespielt. Ich weiß gar nicht, welcher Tiger Woods oder wie das Spiel hieß. Ich habe es ganz gerne relaxed mit meiner Frau Couch-Koop gespielt und auch mit Junior dann entsprechend relaxed die Kurse gemacht, aber mittlerweile würde mich das, glaube ich, nicht mehr flashen. Also ich habe früher so wirklich zu 486er und frühen Pentium-Zeiten diese Links. Golf-Simulation Links etc. gespielt, als es damals die absoluten Grafikbretter waren, die es überhaupt gab, weil es für damalige Verhältnisse wirklich als fotorealistisch bezeichnet wurde und es war halt wirklich jedes Mal zum Kinnlade auf den Tisch knallen lassen. Und dann hat es bei mir nochmal so eine ganz, ganz kurze Renaissance erlebt, als Move herauskam für die PS4, weil das mit dem Controller war das irgendwie ganz witzig mal für eine kurze Zeit, weil es halt wirklich, was man dem Move ja lassen muss, ist, dass es wirklich im Gegensatz zu dem ursprünglichen Wii-Controller super präzise und realistisch ist und da hatte ich teilweise schon ein bisschen Spaß mit, ja. Kann ich nicht. Aber es war nicht mehr so relaxed wie vorher mit dem Controller. Fand ich ja, jedenfalls. Die Zeit habe ich ja komplett übersprungen, leider. Ich habe noch nie ein Golfspiel mit dem Controller gespielt. Ich habe es am PC gespielt und ich habe es danach mit dem Move gespielt. Ja. Nee, das ging eigentlich ganz gut, so mit dem rechten Analogstick dann so langsam so hin und her schwingen des Schlägers und so. Das war schon ganz nett und Grafikbrett galt eigentlich auf der Xbox, wenn ich mich recht entsinne, auch. Also die Golfspiele sahen sehr schön aus. Aber irgendwie aktuell weiß ich nicht, ob die Zeit zurückkommt oder ob die nicht für mich vielleicht jetzt abgehakt ist. Mhm. Ja. Abgehakt ist das Thema. Ja, genau. Wir haben es wirklich hingekriegt, dass wir mal wieder, wir hatten uns vorgenommen, jetzt für euch nochmal als Hidden Track, wir wollten, nach 90 Minuten wollten wir einen Cut machen. Das haben wir eine Stunde später dann hingekriegt. Naja, wir wollten eigentlich nicht länger als anderthalb Stunden machen, oder Martin? Ja, genau. Naja, aber komm, das kriegt der Sören doch hin, dass er so ein paar Pausen rausschneidet und dann sind das doch 90 Minuten. Genau. Das würde ich auch erwarten. Wir schneiden einfach den Andreas raus. Habt ihr ja nur noch 15 Minuten. Du meinst, dann fehlen zwei. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich nochmal bedanken bei meinen ganzen lieben Co-Moderatoren, dass ihr mich da so schön durch meinen ersten eigenen Moderatorenjob. Hallo, sind Moderatorinnen? Hast du dich auch versprochen, oder? Nein, das war so gewollt. Ja, danke, dass ihr mir da so schön durchgeholfen habt. Der erste Durchgang für mich als Moderator eines Podcasts war jetzt kein einfacher. Der Einstieg war bescheiden. In der Mitte wurde es besser. Hinten raus habe ich einfach die Fresse gehalten und schon lief der Laden. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei allen anderen Leuten, die uns nach über zwei Stunden immer noch zuhören. Das ist sehr nett. Ihr seid dann heute mal dran mit einer 43, wenn ihr das durchgehört habt. Nur mal so als Info. Habt ihr noch was zu sagen, Jungs? Ich bin dann schon mal raus. Dankeschön. Ich würde vielleicht noch ganz kurz vorschlagen, dass wir den Podcast nicht nur in unserem üblichen gepinnten Beitrag verlinken, sondern dass wir da auch einen eigenen Beitrag jetzt mal pro Podcast immer posten, wo ihr dann auch Kommentare drunter schreiben könnt. Sei es zu völligem Unsinn, zu halbgaren, gefährlichen Halbwissen, den wir gesagt haben, dass ihr uns dann mal gerne korrigiert. Das kann aber und, nur für dich zutreffen. Ja, das kann natürlich nur für mich zutreffen und auch zu dem ganzen Unsinn, den ich gegenüber Destiny und den DLCs verzapft habe und ich natürlich auch die gesamte Community beschimpft habe, die immer noch Destiny spielen und ich überhaupt nicht verstehen kann, warum die das tun. Also gerne eure Kommentare darunter, euer Lob, euer Tadel, eure Verbesserungen. Wir freuen uns drauf und wir werden natürlich auch aktiv an dieser Diskussion teilnehmen. Gut gesagt. Also ja, ich kann mich den Worten von Hammer nur anschließen und bin so müde, dass ich nichts weiteres Konstruktives dazu beitragen kann und reiche das virtuelle Mikro weiter an Sönke. Ich fahre schon mal die PS4 hoch, um Rocket League zu starten, Andreas. Ja, wir treffen uns dann auf dem Spielfeld. Ja, okay, dann herrlich. Muss ich aber... warte, Moment, wo ist mein Controller? Da ist er, glaube ich. Dann mache ich jetzt die letzten zwei Worte. Okay? Gerne. Rocket League! Rocket League! Und auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat Spaß. Bis nächstes Mal. Wiederhören. Ciao. Tschüss.